Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist Montag, der 24. August 2020. Wir sitzen in Berlin im Phonodrom. Draußen hat es geregnet. Ja, aber es ist immer noch Sommer. Also es ist noch nicht so richtig kalt. Aber es könnte ja demnächst kalt werden. Aber naja, man weiß nicht, da kommt noch der Indian Summer und so. Also ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir noch ein paar warme Tage haben werden. Und deshalb haben wir uns überlegt, obwohl die letzte Folge schon über Sommerweine ging, dem Sommer nochmal unsere Aufmerksamkeit zu schenken, indem wir diesmal über Sommer-Cuvées sprechen. Genau, wir hatten das letzte Mal ja sozusagen rein rassige Sorten in der Flasche. Ja, bis auf einen. Bis auf einen, stimmt, ja, genau. Und dann sozusagen der Übergang zu dieser Sendung. Genau, und jetzt haben wir quasi ein Traubenmix pro Flasche und beschäftigen uns damit mit den Whisky, würde man sagen, blended. Genau. Bei dem Wein sagt man Cuvée. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass die meisten Cuvée-Weine oder der Cuvée oder das Cuvée-Prinzip besonders wichtig ist für Rotweine. Ja. Also gerade die großen Rotweine aus Frankreich und so sind oft Cuvée. Und man hat in Deutschland ja inzwischen auch diese Tradition aufgegriffen. Und wir haben das ja schon oft erwähnt. Da gibt es ja einige Winzer, die das besonders gut können. Ja. Und Rotwein-Cuvée, einfach die Sache. Und bei Weißwein ist in Deutschland doch immer noch so ein bisschen die Tendenz, die sich auch erst jetzt in den letzten Jahren bisschen geändert hat, dass man einem sozusagen reinen Wein einschenken will. Und ja, ich denke immer, obwohl natürlich die Whisky-Liebhaber jetzt gleich auf die Barrikade gehen werden, denke immer, eigentlich ist es gut, wenn man mischt. Denn dann kann man doch richtig tolle Sachen erst machen. Ja. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass man das nicht so einfach weglassen soll, dass man durchaus mischen sollte, um es gibt ja verschiedene Gründe, warum man das machen will oder verschiedene Zwecke. Der eine Zweck ist, dass man gleichbleibenden Geschmack herstellen kann. Durch genau, Cuvée. Das ist eine Sache. Das ist sicherlich auch beim Rotwein so ein bisschen der Grund, weil der sonst sehr unterschiedlich schmecken würde von Jahr zu Jahr. Ja, oder man nutzt auch ein Cuvée oder ein Stück Cuvée für auch die Färbung des Weins, dass die Farbangleichung passiert. Konstant ist. Und und beim Weißwein, auch beim Rotwein, man kann natürlich mit dem Cuvée noch ganz besondere Geschmacksnoten bekommen. Und natürlich auch besondere Farben. Ich denke, das ist bei all diesen Weinen, die wir heute probieren, auch der Fall. Ja. Da hat man mit Farbe und Geschmack gearbeitet und wirklich versucht, was ganz Besonderes zu schaffen. Dazu muss man auch sagen, zwei der Weine sind aus dem Weinpaket der BASF, sind auch exklusiv für BASF, für den Weinkeller der BASF. Also BASF ist ja ein Chemiekonzern, die Badische Anilin- und Sodafabrik, aber die liegt nun in Ludwigshafen am Rande der Pfalz. Und als die im 19. Jahrhundert entstanden sind, hat man eben gleich schon gesagt, wir müssen was für die Winzer tun. Zumal man denen ja dann hinterher vielleicht auch noch Produkte verkaufen wollte. Und hat dann schon, ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts, 1906, zunächst einen kleinen Weinkeller eingerichtet für die Belegschaft. Genau. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Da war ich dann auch besser informiert als jetzt. Und man vergisst die Jahreszahlen halt leicht. Und später hat man das ausgeweitet und jetzt ist es einer der größten, wenn nicht sogar der größte Weinkeller Deutschlands. Genau, mit einer der breitesten Auswahl und immer sehr gut sortiert, muss man wirklich sagen. Ja. Ich empfehle auch immer Leuten, die Wein kaufen möchten, wollen was Besseres kaufen, haben keine Ahnung, sage ich, geh auf die BASF Weinkeller Webseite, such dir ein Paket aus oder stöber ein bisschen durch die Gegend, da kannst du nichts falsch machen. Das ist eigentlich fast ein Garant, dass man jetzt von der Weinqualität her eigentlich nicht falsch sich irgendwie, also falsch zugreifen kann. Natürlich kann bei dem Beschenkten natürlich vielleicht im Geschmack was anderes passieren, aber erstmal grundsätzlich kann man da nichts falsch machen. Mhm. Ja, und wenn man halt einsteigen will in Wein, ist es auch gut, vielleicht eines der beiden Abos zu machen. Ja. Es gibt immer ein Premium-Abo, wo es ganz teure und ausgefallene Weine gibt. In der Tat, die beiden Exklusivweine sind aus dem Premium-Paket. Und dann gibt es noch ein Genusspaket, wo dann etwas einfachere Weine, wo man eigentlich Value for Money, das andere ist auch Value for Money, aber wo man halt für kleines Geld auch gute Weine bekommt. Das Genusspaket ist ein bisschen teurer. Das Premium-Paket ist ein bisschen teurer. Das Genusspaket, das ist so, glaube ich, das Paket ist ungefähr so bei 30 Euro für drei Flaschen. Da sieht man also, das ist nicht viel. Und wenn man dann nachrecherchiert, ist die einzelne Flasche in der Regel teurer. Genau, also man spart unterm Strich so, glaube ich, 20%, so Pi mal Daumen. Genau, das kann man ungefähr sagen. Genau. Ne? Nochmal kurz zum Thema Verschnittweine. Das war ja früher das Schimpfwort. Das, was wir heute als Cuvée und als edel bezeichnen, hieß ja früher Verschnittweine. Ja? Gibt ja auch, früher war man ja beschimpft, wenn man sowas gemacht hat. Ja. Ne? Ja. Also zumindest in Deutschland. Genau, also davon sind wir abgekommen. Naja, es gibt in Deutschland, also ich glaube, die Geschichte ist sehr wechselvoll in Deutschland. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich erstmal in vielen Gebieten einfach mal Wein hergestellt. Mhm. Und das war es nicht so. Und dann hat man versucht, in die ausländischen Märkte einzudringen. Man denke an die berühmte Liebfrauenmilch. Mhm. Und das war, also musste halt nur süß sein. Ja. Das ist ja oft die Tendenz, gerade wenn man Wein nach Großbritannien verkaufen will. So sind ja auch so Weine wie Portweine und so entstanden, weil die Briten halt sehr süße Weine haben wollten. Und und dann hat sich was verändert. Mhm. Also praktisch jetzt die Generation vor den jungen Winzern. Ja. Man redet ja immer so viel von den jungen Winzern. Die jungen Winzer sind jetzt so die 30-Jährigen. Aber die Generation davor, die jetzt da so alt sind und meistens in Rente, das sind halt wirklich die diese große Veränderung ja durchgeführt haben, auch oft mit großem Risiko, dass die dann gesagt haben, wir setzen jetzt auf trockene Weine. Genau. Und dann ist es vielleicht ein bisschen zu trocken geworden. Und das war dann auch die Generation, die dann gesagt hat, nee, kein Verschnitt, also kein Genau. Kaffee, nur noch reine Weine. Mhm. Und die haben sicherlich dafür gesorgt, dass Deutschland auch wieder ganz oben auf der Weinleiter steht. Aber die haben dann sich nicht viel getraut. Das sind jetzt eher die jungen Winzer, die wieder sagen, wir machen jetzt Cuvée, wir machen was Neues. Genau. Und vor allen Dingen, denen spielt natürlich die Klimakatastrophe entgegen. Die sorgt dafür, dass vielleicht zum Teil noch mehr Möglichkeiten sind, weil man natürlich inzwischen in den Weinbaugegenden praktisch ein mediterranes Klima hat, während zum Beispiel in Frankreich die Reben schon verdorren. Aufgrund der großen Hitze ist es in Deutschland, ist dadurch die Qualität sogar noch gestiegen. Ja. Ne? Obwohl man sich da jetzt nicht in Sicherheit wiegen sollte. Wir hatten eben auch diese extremen Frosttemperaturen schon im April vor 2 Jahren. Das ist natürlich auch eine Folge des Klimawandels. Vor allen Dingen dann lang anhaltend. Das ist ja das Problem. Gut, man kann sagen, wenn einmal Frost da ist, ist alles kaputt. Aber wie gesagt, wenn dann der zweite Versuch kommt, wenn die dann wieder blühen und wieder Frost ist, dann ist natürlich irgendwann ganz aus. Wir hatten ja das Problem ja im Doppelfrost, das war 2017. Genau, weil wir dann doch relativ schnell im April auch warme Temperaturen bekommen haben. Mhm. Das heißt, der Wein hat sich sehr, sehr schnell entwickelt, hat die ersten Knospen gebildet und dann kam halt der Frost und dann waren halt die Knospen noch zu zart, um dem Ganzen zu widerstehen. Genau. Also das ist auch ein Problem und natürlich ist inzwischen auch in Deutschland, kommen wir an die Grenzen, denn es ist teilweise im Sommer zu heiß und zu trocken. Ja. Denn Feuchtigkeit braucht der Wein auf jeden Fall, die muss ja irgendwo herkommen, die Feuchtigkeit. Mhm. Und man kann nicht dann anfangen, da die Weinberge zu gießen, das würde viel zu teuer. Ja, das ist wirtschaftlich nicht tragbar. Das ist nicht tragbar und von daher ist natürlich der deutsche Weinbau auch von der Klimakatastrophe betroffen und schon mittendrin. Auch wenn hin und wieder mal besonders gute Weine dadurch entstehen, dass es eben doch, dass die Temperatur eben doch insgesamt gestiegen ist. Aber wir sind jetzt wirklich am Ende des Wohlfühlbereichs. Also jetzt ist es zu trocken und zu schwierig. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nochmal deutlich auch beim Preis der Weine niederschlagen. Ja, definitiv. Also jetzt kaufen, Leute. Genau. Gut anlegen. Letzte Chance. Letzte Chance. Vielleicht nochmal ganz kurz mal Cuvée. Alle hochwertigen Champagner sind Cuvée, ja, also allgemein Schaumweine, um die Qualität gleich bleiben zu kommen, gerade bei diesem, sage ich mal, Massengeschäft, was da passiert, wird auch sehr stark. Naja, der Champagner ist auch schwierig. Wir müssen uns vorstellen, dass auch das ändert sich ein bisschen mit dem der Klimakatastrophe. Die Ausgangsweine für den Champagner sind eigentlich alle sehr trocken. Ja. Man will aber trotzdem so gerade beim Champagner so ein Spiel haben zwischen trocken und süß. Ja. Da braucht man natürlich viel Erfahrung. Und da muss dann wirklich, also das ist dann schon wirklich ein Meisterhandwerk, das gut hinzukriegen. Deshalb ist der Champagner auch sowas Besonderes. Genau. Ja, das Schöne ist natürlich auch bei den Möglichkeiten eines Cuvées. Das heißt, mit den reinen Rebsorten, die es gibt, gibt es natürlich verschiedene Geschmacksprofile und Geschmacksnuancen. Natürlich kann man, wenn man jetzt anfängt, sozusagen in der Geschmacksküche zu spielen mit einem Cuvée, natürlich hervorragende Weine herstellen, die genau ganz tolle Geschmacksprofile auch treffen oder sehr unterschiedliche Geschmacksprofile vereinen, die gegebenenfalls gar nicht mit, sag ich mal, normalen Züchtungen möglich wären. Das heißt, es gibt da sehr, sehr große Möglichkeiten. Zudem muss man auch sagen, gibt es Winzer, die sind vielleicht, haben kein Händchen vielleicht für den Weinbau und so weiter, aber sie sind letzten Endes sehr, sehr gute, ja, wie soll ich sagen, Erschaffer von Weingeschmäckern und können halt sehr, sehr gut quittieren. Ja, wir kennen da einen sehr bekannten aus Ellerstadt. Genau. Der natürlich, ja, natürlich kann er auch sehr gutes Handwerk, aber gerade das Cuvetieren gelingt ihm natürlich immer extrem gut und ist dadurch auch durch seine Cuvée-Weine eigentlich so bekannt geworden. Ne? Andere sind vielleicht eher groß geworden mit ihren Anführungszeichen reinen Weinprodukten, die sie da gemacht haben und kein. Ja, aber da sind eben die jungen Winzer schon da, Neues zu probieren. Genau. Und Markus Schneider, den du angesprochen hast, ist natürlich auch eben junger Winzer, der Neues machen will. Genau. Und dann eben tatsächlich auch Neues macht und auch neue Rebsorten anbaut, wie zum Beispiel jetzt Blaufränkisch. Blaufränkisch, und es mit Fränkisch ja natürlich an Deutschland erinnert, ist eine Rebsorte, die vor allen Dingen in Österreich angebaut wird. Und die baut er da eben jetzt an und hat natürlich tolle Erfolge damit. Mhm. Ja? Also das sind schon so Ideen und auch andere. Wir waren in der Südpfalz bei Frank Meyer, da warst du ja leider nicht dabei. Der hat eben diesen roten Riesling entdeckt, also das ist Weißwein, trotz des Namens. Das ist eine besondere Riesling-Rebsorte, die es früher schon mal gab und die verloren gegangen ist. Eine alte Rebsorte. Und er hat die wiederentdeckt. Das ist, also irgendwo auf seinen Weinbergen waren da noch Trauben, wo man nicht so genau wusste, was das war, und hat dann das bestimmen lassen, das war eben dieser rote Riesling. Und dann haben sie einen Versuchsanbau gemacht. Das ist ja auch immer mit Risiko. Er hat 500 Reben hat er genehmigt bekommen für einen Versuchsanbau. Und das Ergebnis war einfach hervorragend. Ja. Ne, weil dieser rote Riesling ein sehr, sehr ausgewogener Wein ist zwischen Rieslingsäure, auch ganz typisch der Riesling, und eben auch noch Süße. Und ja, den hat er da eben angebaut. Inzwischen ist es kein Versuchsanbau mehr. Ist also genehmigt worden für den Normalbetrieb, und andere übernehmen den auch, denn der hat den Vorteil, mit den doch stark gestiegenen Temperaturen in der Südpfalz gut zurechtzukommen. Genau, ja. Das ist nämlich ein Vorteil, den man zunächst gar nicht im Auge hatte. Nicht alle Weine kommen damit gut zurecht und der Rote Riesling kommt damit zurecht. Und so entsteht halt Neues, weil die Leute eben bereit sind, Risiken einzugehen. Und das sind eben die jungen Winzer, die das machen. Genau, das ist halt, liegt auch daran, weil der rote Riesling ist, wie du schon sagtest, eine Weißweintraube, aber hat eine rote Fruchtschale. Mhm. Und die rote Fruchtschale aus Eigenschaften hilft es wohl besser gegen die Hitze. Die Schale ist auch etwas robuster. Dementsprechend kann die halt natürlich etwas auch mehr vertragen. Aber um den roten Riesling geht es heute gar nicht. Nee, das stimmt. Das haben wir nur mal erwähnt. Den hätte ich jetzt zwar noch zu Hause. Nicht mehr lange. Der hat einen geringen Trinkwiderstand. Ja. Und von daher verschwindet er schnell. Genau, verdunstet. Ja. Trinkwiderstand ist ein Wort, das wir bei Frank Meyer gelernt haben. Es gibt offenbar Weine mit geringem Trinkwiderstand. Und darauf testen wir auch die heutigen Weine. Mhm. Wird dann doch langsam, weil ich jetzt Weindurst habe. Finde ich auch, ja. Wir fangen an in Österreich. Ja. Hatten wir noch nie österreichischen Wein? Ich habe jetzt gerade welchen geschenkt bekommen von einer österreichischen Freundin. Den habe ich auch geschenkt bekommen. Den habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag, hat mir den jemand mitgebracht. Ich weiß es gar nicht, wer, kann ich aber zu Hause nachgucken, weil ich das immer aufschreibe, wenn man was schenkt, weil man am Anschluss ja irgendwie nicht in peinliche Situationen geraten will. Und das wurde mir also geschenkt zum Geburtstag, das wäre jetzt auch sowieso egal, aber vielleicht hört der Schenker ja zu. Und ja, österreichische Weine trinke ich selten. Ich auch. Ist vielleicht schade, denn es gibt gute österreichische Weine. Auch da hat die Klimakatastrophe ein bisschen positiv gewirkt in den letzten Jahren. Ich war ja einige Mal in Wien, zuletzt beim Easter Hack im letzten Jahr. Mhm. Und das war ja toll. Also ich war zweimal beim Heurigen, während des kurzen Osterwochenendes. Und der Heurige 2019, das ist ja der dann von 2018 gewesen. Mhm. Und 2018 war ja ein Top-Jahr. Ja, das stimmt. Das hat ja die Regellügen gestraft, dass immer nur die ungeraden Jahrgänge gut sind. Da 2018 war mal eines der seltenen geraden tollen Jahre. Und es war so ein toller Heuriger. Und jetzt haben wir aber einen, der ist noch älter. Der ist von 2016. Mhm. Ist mir eben, glaube ich, 2018 geschenkt worden. Der ist aber noch im Handel. Also den kann man kaufen für 11 Euro noch was, habe ich gesehen. Also genau, das österreichische Preisniveau. Ich will ja keine Werbung für Vivino machen, aber wenn der gut schmeckt, bestelle ich ihn da nochmal. Und da gibt es ja immer die Aktion für Neukunden ohne Versandkosten. Ja. Und das ist schon klasse. Ja, wenn die meisten Winzer Versandkosten nehmen, sticht Vivino die aus, aber das glaube ich nur für Neukunden. So, ich mache den mal auf. Achso, eine Flasche kannst du ja mal beschreiben. Genau. Also das Longcap, das mache ich dir schon mal auf. Genau, kannst du mal einschicken. Ich sage mal, das gleich zur Flasche, du probierst mal. Flasche und du kannst dir dann auch angucken, die Flasche genauer. Aber ich schenke erstmal ein. Danke. Ich muss noch fahren. Ja, winziger Schluck. Der ist auch leicht. Das ist geil. Da bin ich mal gespannt. Ist 11%. Wir haben ja sogar so ein Datenblatt dazu. 11,5% hat er. Ja. Also, wir haben jetzt hier eine Flasche von dem Weingut aus Österreich, Leo Hillinger GmbH. Ist eine sehr, sehr schlanke Flasche. Weiß, Longcap schwarz und ein ganz modernes Etikett. Da steht nämlich drauf Small Hill White. Mit so einer Banderole, die einmal außen rum geht mit 11,5%. Und Jahrgang 2016, österreichischer Qualitätswein, Trocken-Weißwein-Cuvée aus dem Burgenland. Farbe ist so ein leichtes, was ist denn das? Das ist schon so ein bisschen dunkleres Gelb. Ja, so ein etwas dunkleres. Also vielleicht macht es auch nur den Eindruck in der Flasche. Durch dieses schwarze Etikett bin ich mir gleich mal gespannt, wie es im Glas ist. Und es ist halt ein Weißweinkuvée. Und gucken wir, wie es von der Nase her ist. Ist ein sehr dunkles Gelb, ja. Mhm. Also goldgelb, kann man wirklich sagen. Mhm. Also mit der Farbe, das hat er schon mal gut hinbekommen. Also wir haben das Factsheet irgendwo liegen. Hier auch verlinkt, genau. Das ist jetzt das von 2019, da kann man nicht Das, ich kann mal gucken, ob man da auch eins von 2016 findet. Also was, einfach das Jahr ändern. Aber sprich du weiter. Was ist drin? Es ist halt ein ganz klar als gedacht als Sommerkäwe, dementsprechend fruchtig sommerlich. Das heißt, was ist drin, ist ein Welschriesling. Weiß man unter das noch, denn das Wort Welschriesling kannte ich jetzt auf dem ersten Anblick nicht. Ich kenne das unter Riesling Italiano. Ja, genau. Das ist Welschriesling. Genau. Das, ich wusste nicht, dass es so heißt. Ich kenne Riesling, Riesling Italiano auf Deutsch ist Welschriesling. Okay, genau. Welsch steht ja gerade in Österreich für Italien. Genau. Und dann, also Welsch heißt romanisch. Ja, ja. Dann, also 70% Welschriesling, 20% Sauvignon Blanc und 10% gelber Muscatella, was ich sehr, sehr schön finde, weil der gelbe Muscatella macht dem Ganzen so eine leichte, diese bisschen leichte Honignote zum Schluss. Mhm. Ja, also Nase erstmal, bevor die Honignote kommt. Ich finde kein Riechwein. Nee, ist sehr schwach in der Nase. Sehr schwach in der Nase. Also man riecht fast gar nichts, muss ich sagen. Das ist erstaunlich eigentlich. Also auch nicht der typische Riesling-Geruch ist da. Aber im Geschmack ist schon sehr interessant. Ja, der ist. Man merkt, dass er wenig Alkohol hat, aber von der Fülle her ist er sehr breit. Ich finde, im Geschmack her wirkt er alkoholischer und dicker, obwohl er, wie gesagt, nur 11,5% hat. Ja. Restzucker 3,4 Gramm und Säure 5,2 Gramm. Also ein relativ schönes. Ja, du liest jetzt die Daten von 2019 vor. Ach so, das ist aber der. 11,5% hat er auch, der 2016. Genau. Da wissen wir nur nicht die anderen. Ach so, das ist 2019. Entschuldigung, bin ich völlig falsch hier abgebogen. Geschmacklich, wie würdest du den einordnen? Geschmacklich, irgendwas knatzt hier gerade. Geschmacklich würde ich den. Oh, irgendwas knatzt hier. Was machst du denn? Ich mach gar nichts. Ich auch nicht. Doch, es war dir. Das bei ist mir? Das ist auf jeden Fall dein Mikrofon. Aber ich mach doch gar nichts. Doch, irgendwas hast du. Aber ich mach ist doch vorbei. Gar nichts. Ist vorbei. Jetzt kommt's wieder. Ah, ist dein Stecker. Mein Stecker ist los. Oh. Nicht gut verschraubt. Nein, wir müssen mal das Kabel austauschen. Ja. Bei Gelegenheit. Warte mal. Dann hoffen wir das Beste. Ja. Okay. Gut. Schauen wir mal. Ja. Genau, jetzt hat uns das ein bisschen aus dem Konzept gebracht hier. Auf jeden Fall, ich finde den dieser Nase relativ unspektakulär, aber Geschmack ist Sauvignon Blanc definitiv zu spüren. Und ich finde auch zum Schluss, der Muscatella kommt ganz gut durch. Ja, kommt sehr gut durch. Jetzt geht's bei dir wieder. Oh, das ist ja furchtbar. Ich glaube, du hast irgendwo vielleicht hast du das Kabel irgendwie eingeklemmt oder hängt das irgendwo? Nein, das ist nicht eingeklemmt, überhaupt nicht. Das ist ganz normal hier. Alles total, wie es sein muss. Sei denn, es ist da lose am Gerät. Nee. Nee, bei dir. Es hängt auch nirgendwo dran. Also es ist wirklich alles, es hängt auch nichts drumherum. Gut, hier sind ein paar andere Kabel. Vielleicht ist es das Kabel dazwischen. Ah, mach mal das. Jetzt wird es mir schlimmer. Mach mal das Netzteilkabel ab. Hier ist irgendwie noch was. Das ist gut. Jetzt ist gut, ja. Ich stehe doch am Netzteil. Netzteil, ja. Aber ich brauche leider Strom an meinem Computer. Das reicht dann fühlst du es doch irgendwie anders. Naja, ich versuche das gerade mal. Was du da? Mir ist überhaupt so ein Gewirr. Es wird aber sich immer mit diesem Kabel kreuzen müssen. Versuchen wir es mal so. Ja. Weiträumig zum Schiffen. Aber jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Ja. Also wie auch immer. Ja. Oh. Es ist interessant zu lesen, was Vivino schreibt. Erzähl mal. Also Vivino, das ist. Jetzt geht's wieder los. Oh, ich mach das hier ab. Ich versuche jetzt ohne. Nee, das ist nicht besser. Also liegt nicht am Netzteil. jetzt völlig weg, das Netzteil. Ist vielleicht das Netzteil hier? Nee. Doch. Ach, also kann ich das auch mal kurz rausmachen? Mach mal raus. Nicht, dass du dann keinen Strom hast. Nee, alles gut. Nee, immer noch. Oder? Ja, immer noch. Ich höre jetzt immer noch rauschen. Ich höre nicht mehr rauschen. Ich höre es und ich sehe es ja am Ausschlag auch. Okay. Ist irgendwas hier? Was auf Metall oder so guckt? Jetzt ist wieder gut. Ist wieder gut. Müssen wir mal schauen, was das ist. Also, ich kann jetzt jedenfalls sagen, also wie Vino schreibt. Ja. Leicht fruchtsüß. Ja. Okay. Note Pfirsich, Banane, Kokos, Kiwi. Also Pfirsich nicht, Banane würde ich mitgehen. Kokos auch nicht. Nee. Kiwi, vielleicht so eine unreife Kiwi. Ja. Aber sonst, nee. Also ich sehe eher grüner Apfel. Ja, genau, so ein bisschen was Herbes auch, ja. Mhm. Ja, bisschen Banane schon. Mhm. Also hier, der schreibt wenig Körper, zu süß. Nee, zu wenig süß. Alkohol, finde ich beides nicht. Nee, ist gar nicht so. Es ist nicht wenig Körper, es ist nicht zu süß und es ist nicht zu wenig Alkohol. Nee. Abgang Zitrusfrüchte finde ich auch nicht. Auch nicht, nee. Ich glaube, im Abgang ist es sehr dolle nach Muscatella. Das merkt man so richtig. Den Muscatella merkt man im Abgang. Und ein bisschen Riesling merkt man aber auch noch. Diese leichte, Muscatella ist immer so eine leichte Honignote, ne? So eine ganz leichte. Aber ja, das ist praktisch die Banane. Genau. Während das Apfelige kommt vom Riesling. Ja. Und Sauvignon Blanc ist ja noch. Genau. Ja, hier schreibt Anna, die Säure ist gut in die Frucht eingebunden. Ja, definitiv, ja. Das kann man so sagen. Ja, ich finde, das ist wirklich eigentlich ein toller Wein. Mhm. Auch frisch, genau das Richtige für den Sommer. Genau. Also Sommer, also den hatte ich ja ausgewählt. Ja, der ist wirklich als Sommer-Cuvée und ich glaube, dass ich es gut getroffen habe. Auch mit dem geringen Alkoholanteil ist natürlich auch sehr angenehm, gut zu trinken. Ne? Könnten wir den auch als Schorle ganz gut vorstellen. Ja. Mhm. Aber er ist fast zu gut für die Schorle, obwohl er nicht teuer ist. Also ich meine, 11,19 Euro hier ist der derzeitige Kaufpreis. Wie gesagt, kostenlos lieferbar. Über Vivino, also ganz toll. Und ist bis Donnerstag da. Also ihr könnt sofort bestellen, sofort da. Also das ist wirklich klasse. Durchschnittsbewertung 3,3 bei Vivino. Ich hätte den tatsächlich auch mit 3,5. Ich hätte ihn auch ein bisschen höher eingestuft, ja. Ja. Also der ist schon... Auf jeden Fall über 3. Ja, ja, definitiv. Also ist schon ein guter Wein, ein gutes Cuvée. Ja, und dann die schöne Farbe. Die Flasche ist auch schön. Ja. Was will man denn mehr? Mhm. Also ist ein bisschen viel Branding für meine Verhältnisse. Aber ist auch moderne. Aber okay. So ist das Moderne und das kann man doch machen. Also ich finde, das ist wirklich... Also auch die Homepage, die sieht da genauso aus. More than wine, weißt du, und das ist nein, wirklich... Ja, darf ich die englische Fassung nehmen, die ist zu... Die deutsche Fassung ist etwas bodenständiger, finde ich. Aber wie auch immer, es ist ein toller Wein. Mhm. Also 100%, kann ich 100%ig empfehlen. Also für 11 Euro, also kann man nichts sagen. Da sieht man eben, dass man in Österreich eben doch für günstig gute Qualität bekommt. Mhm. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Also für mich, in meinem Kopf ist immer, ab Österreich 15 Euro drunter kannst du nichts kaufen. Ja, ja. Das ist alles ein bisschen Schrott dann. Aber gar nicht. Also das kann man auf jeden Fall kaufen. Und macht ja auch so, nicht wenn man durch die Homepage scrolle, wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Also unbedingt. Und wie gesagt, hier versandkostenfrei wird das geliefert. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Mhm. Gut, versandkostenfrei ab 80 Euro, aber... Gut, ja... Oh, ich würde ja sowieso 6 Flaschen kaufen. Ich würde sagen, das ist, darunter macht man es nicht. Darunter macht man es nicht, genau. Gut, also schöne Überraschung. Also finde ich wirklich, das ist eigentlich der ideale Sommerwein. Kann man auch, also ich glaube, dass man den sogar zu pikanterem Essen weiß ich nicht. Kann, aber ich würde es nicht übertreiben. Ich glaube nicht, weißt du warum? Der hat zu wenig Alkohol. und zu wenig, und zu wenig Körper. Das heißt, du brauchst ja, wenn du etwas Pikantes hast, brauchst du ja im Prinzip so eine Art Löscher. Und viel Körper nimmt natürlich auch viel diese Schärfe wieder gut mit auf. Ja, aber der hat ja Körper. Ja, aber nicht so lang. Ja, gut, der Nachgeschmack ist, der Geschmack ist relativ schnell weg. Das stimmt schon. Was ich mir extrem gut vorstellen kann mit dem, ist Sushi. Weißt du, dafür ist er nicht zu hart. Das passt, glaube ich, ganz gut, wenn du auch dieses Pikante vom Wasabi hast, aber dann auch ein bisschen was von dem Ingwer. Und dann ja, ein schönes, doch pikant. Also er hat halt wirklich Geschmack. Also deshalb kann man schon zu solchen Sachen, die gewürzt sind, ja, trinken. Ne? Also nicht so wie ein Weißburgunder. Wenn du jetzt ein Weißburgunder, wir hatten das letzte Mal ja Weißburgunder, ja, wenn du den nimmst und hast dann irgendwie was bisschen stärker gewürzt ist, dann ist das auch völlig, denkst du, trinkst Wasser. Ja, ja. Und das ist hier wirklich, also schon, glaube ich, ein guter Kompromiss. Mhm. Und natürlich ein Wein für die Terrasse. Also zur Erfrischung im Sommer kann man den trinken. Fast. Ja, ja, definitiv. No? Gut, wir haben keine Alkoholwarnung vorher gemacht. Und Zucker, Alkohol, genau, und Zucker ist im Wein. Also bitte Vorsicht, in Maßen trinken. Aber wie gesagt, das ist was. Ja, dann kommen wir jetzt zum Rosé. Ja, Rosé. Nochmal zur Wiederholung. Wie ihr wisst, Rosé ist keine Mischung von Rot- und Weißwein, sondern es sind Rotweintrauben. Genau. Aber man lässt sie nur kurz auf den Schalen liegen. Die Farbe kommt aus den Schalen. Und wenn er nur kurz in Kontakt mit den Schalen ist, kommt halt so eine hellrote Farbe dabei raus. Dieser ist aber sehr dunkel, aber das beschreibst du gleich. Du beschreibst die Flasche, genau, und den Wein und vom Aussehen. Und ich probiere dann schon mal. Und ich sage in der Zwischenzeit auch, was das für Wein ist. Genau. Während du dir die Flasche anschaust, hier ist dann Lars. Genau, das ist ein Weingut. Schau dir die Flasche an. Genau, also es ist hier eine Weißglasflasche mit einem sehr, sehr großen Etikett drauf, was so ein bisschen mit ein paar Drachen, und da unten ist eine irgendwie, was weiß ich, die Heilige Mutter Gottes, wie auch immer. Dann ein bisschen Muscheln drauf und so weiter. Ich glaube, das stellt ein bisschen dar, woher der Wein kommt, aus was für ein Anbaugebiet und was da vielleicht alles mal gelegen hat. Das Weingut ist das Wackeck Pfaffmann. Pfaffmann nicht verwirren, in der Pfalz heißen quasi gefühlt, jeder Dritte heißt Pfaffmann. Also Pfaffmann gibt es da mehr als genug. Der Wein kommt aus Bissersheim. Das ist quasi bei Grünstadt, also relativ nördlich der Weinstraße, fast der Anfang der Weinstraße. Und was wir jetzt hier haben, ist ein 2019er Cuvée Rosé Trocken, BASF exklusiv, mit 12,5% in einer 0,75 Liter Flasche. Auch wieder Longcap-Verschluss. Und auch oben drauf ist auch so ein kleiner Drache zu sehen. Also sehr schön gemacht. Farbe ist ein sehr dunkles Rosé, sehr schön, und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, also es hat mehr in der Nase als ja vorher. Also erstmal so ein relativ dunkler Rosé ist es. Ja. Naja, in der Mitte. Also es gibt noch dunklere. Ja. Aber er ist jetzt nicht so ein ganz heller, ja, Rosé. Also mitteldunkler Rosé. Und er riecht so ein bisschen, ja, bonbonartig. Ja. Hat so einen undefinierbaren Parfümgeruch fast. Ja. Also ist schon interessant. Vom Geruch. Parfüm ist übertrieben. So einen ganz leicht süßlichen Geruch. Ja. So ein bisschen Mineralität ist dabei, gell? Man merkt das so ein bisschen. Das merkt man schon. Das wird sich hinterher im Geschmack rausstellen, vermute ich. Sehr dick, finde ich, für einen Rosé. Der ist jetzt nicht so schlank, der ist so ein bisschen, man merkt, der hat ein bisschen Power. Mhm. Sehr betonte Säure, würde ich sagen. Ja. Aber man merkt so eine leichte Holznote. Mhm. Ja, ja. Das ist nämlich 10% im Holz aus. Siehst du? Also sie machen das so, das ist das Besondere. Also erstmal müssen wir sagen, Franco Thomas Pfaffmann gehören auch zur jüngeren Generation. Genau, das sind die vom Vater übernommen, ne? Das die sind gerade dabei, das elterliche Weingut. Genau. Umzukrempeln. Frank und Thomas, ne? Frank und Thomas sind auch beide studiert. Hier steht jedenfalls Önologen, also Weinfachleute. Und Das Interessante ist hier, bei diesem Cuvée wird jeder der beteiligten Weine, das ist Frühburgunder, Cabernet Sauvignon, Spätburgunder, Portugieser, Merlot, die werden alle einzeln ausgebaut. Und zwar 90% im Stahltank, 10% im großen Holz. Mhm. Und dann werden sie erst zusammengegeben. Und ist exklusiv für die BASF kreiert. Und sie haben hier abgebildet, also diese Drachen, und unten ist ja so eine Sichel, die man zum Weinernten braucht. Eine Fossilie ist drauf, weil er auf Kalkboden ist. Dachte ich mir schon und fast, das ja. Schmeckt man durch. Also es ist wirklich Mineralität. Ja, merkt man. Ja. Und ich denke, diese Madonnenfigur hier ist so irgendwas mit Bissersdorf zu tun. Ja, glaube ich auch. Ach ja, die ist im Wappen. Das ist aus dem Wappen von Bissersheim. Und der Drache ist da vielleicht auch irgendwie ein Symbol. Ein Symbol. Das weiß ich nicht genau. 12,5% ist natürlich etwas mehr. Trocken, aber ich finde gut ausgeglichen. Ja. Also man merkt, also das Fruchtige, also man merkt den Spätburgunder. Ich habe sofort gedacht, dass ich ihn getrunken habe, Spätburgunder dabei, und er ist auch dabei, aber Frühburgunder eben auch, Cabernet Sauvignon, Portugieser, die sorgen wahrscheinlich auch, naja gut, das hängt davon ab, wie lange man es dann auf den Blättern, auf den Schalen liegen lässt. Aber das sind natürlich auch farbgebende Weine, ne? Na klar. Aber auch geschmackgebende, ja. Also merkt man schon die, was steht dabei, zu welchen Teilen was dazu gemacht, geführt worden ist? Leider nicht zu welchen Teilen. Wir haben nur die verschiedenen Rebsorten. Aber ich glaube, das starke Dominante ist wirklich der Cabernet, der durchkommt. Ja, ja, der kommt immer durch, das ist klar. Und man merkt auch, glaube ich. Man merkt aber auch den Spätburgunder. Ja, das ist, aber ich finde so auch. Diese sanfte Spätburgundernote. Ja. Spätburgunder erinnert mich immer an den Kamin, wo das ein Sommer war. Jetzt passt das mit dem Kamin nicht so. Aber es ist schon dabei. Und eben fruchtig, wirklich. Also die Frucht kommt sehr gut raus. Und ich glaube, der Merlot für die Farbe, definitiv. Und ich glaube, der Portugieser gibt dieses Ganze so ein bisschen dieses sanftige Aroma. Ich würde gerne wissen, wie der Portugieser drin ist. Aber schon eine schöne Säure, muss man wirklich sagen. Also ist wirklich sehr harmonisch und wirklich auch hat so noch so einen erfrischenden Touch von den Fruchtnoten. Ein bisschen beerig. Mineralisch und ein bisschen Holz. Und Holz. Eine Holznote auf jeden Fall. Aber sehr fein, sehr sehr dezente Holznote. Ja. Sehr dezente Holznote. Also ist jetzt nicht, dass man denkt, oh, aber ist ja auch nur 10% aus großem Holz. Man merkt, ich finde es zum Schluss auf der Zunge setzt sich dann dieses leichte, holzige Aroma dann doch irgendwie ab. Aber sonst würde ich sagen, eher beerig, vielleicht durch die Holznote auch so ein bisschen zum Vanilligen. Tendierend Kirsche, würde ich auch fast sagen. Schmeckt man raus. Aber jedenfalls fruchtig und also durchaus eine ganz tolle Kombination. Ja. Also wirklich, da hat man wirklich aus dem Cuvée das rausgeholt, was man letztlich nur mit Cuvée machen kann. Genau. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel davon. Weil hier sind ja vier Sorten drin, ne? Vier verschiedene Sorten. Nee, fünf. Fünf Sorten sogar, Fünf Sorten. Quintett steht hier auch extra dabei. Und die quasi alle ihre Eigenschaften hier optimal platzieren, plus diese leichte Holznote, der ist aber dennoch nicht so, durch die Mineralität wirkt er sehr frisch, ja, man merkt es halt so, sehr frisch, Mineralität und ein bisschen Säure, das heißt, dass er nicht ganz so ein ja, ins zu süße rübergehender Rosé überhaupt ist, nicht. Sondern das blockt es so ein bisschen, die Säure kommt und dann merkt man so, okay, der hat so ein bisschen Power, der ist wirklich, wirklich lecker. Nee, ist wirklich lecker, also gerade dieses Ausgewogene, das finde ich ganz, ganz großartig. Also das ist wirklich, wirklich ein toller Wein und gerade so schade, dass der nur für die BASF, gut, da gibt es den natürlich auch noch. Ja. Also man könnte den, das ist ja der aktuelle 2020, den kann man ja, also 2020 abgefüllt, 2019er, Den kann man ja jetzt bestellen, wenn man den haben genau, will. Genau, bei der BASF liegt dabei unter 7 Euro. Ja, das ist wirklich klasse eigentlich. Also Preis-Leistung, sag ich, unschlagbar. Unschlagbar, nee, kann man wirklich sagen. Also das ist auch so einer, den man sich dann nochmal hinlegen kann. Der wird auch noch, glaube ich, ein paar Jahre ja, gut weißt sein. Du, wegen der Säure, weil der halt noch ein bisschen Säure hat. Das heißt, die wird sich sicherlich ein bisschen liegt noch, die Säure wird sich ein bisschen minimal abbauen. Das Mineralische wird bleiben. Das wird den Wein nicht großartig verändern im Gesamtgeschmack. Aber ich glaube, den kannst du auf jeden Fall mal 2 Jahre liegen lassen. Bestimmt schon. Aber jetzt ist die richtige Zeitpunkt zu trinken. Einfach, warum sich liegen lassen den dieses Wein? Dieses Jahr und das nächste Jahr. Das nächste Jahr, aber auf jeden Fall auch noch, würde ich schon sagen. Also dieses und das nächste Jahr ist der wahrscheinlich genau top richtig. Genau, den Wein einpacken, bisschen Käse und ein bisschen genau. Baguette und dann fährst du in den Weinberg raus auf den Wingert und setzt dich irgendwo auf eine schöne Bank hin, packst den Wein gut gekühlt aus. Dann ja, ein ja, Käse, ja, den kann man auch zum Käse gut nehmen. Mhm. Das liegt nämlich gerade an diesem, weil das an ja eigentlich an diesem Spätburgunderanteil, gell? Genau, ja. Weil das ja eigentlich Rotwein ist. Ja, alles. Ja. Nur eben als Rosé ausgebaut. Und da ist das natürlich schon das Richtige für Käse. Also ich denke schon. Hier, du hast sogar 2018, 2017, 2016 noch im Verkauf. Also von daher müsste man gucken. Der 2018er ist ja vielleicht sogar noch besser. Mhm. Weil das ein toller Jahrgang war. Ja. Hier, Lagerfähigkeit bis 2021 stimmt also genau, wie wir das gesagt haben. 12,38 oder etwas mehr. Mhm. Ah nee, das ist ein anderer. Ah, der ist ein bisschen anders. Das ist ja jetzt nicht der. Genau. Nee, der ist nicht der. Auf der Webseite gibt es einen anderen Rosé, darum habe ich den verlinkt. Genau, ja, ja. Auf der Webseite gibt es einen anderen Rosé, der besteht auch aus anderen Bestandteilen. Mhm. Nicht verwechseln. Nicht verwechseln, ja, genau. Genau, den gibt es wirklich nur bei BASF exklusiv. Den habe ich auch verlinkt. Es gibt da eine Sommerweineliste von der BASF. Ja. Da steht ja drin. Da also unbedingt, also unbedingte Empfehlung. Kann man nichts falsch machen. Mhm. Also, ich würde jetzt auch mal gucken, da müsste man bei Vivino gucken, also Wagek heißt ja der Winzer, ob man da nicht noch was anderes bekommt. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also der Winzer hat tolle Weine, verschiedene Qualitätsstufen auch, also von Gutsweine über Ortsweine zu Lagenweine hat er auch verschiedene Qualitätsstufen. Der hat ein relativ breites Sortiment, habe ich gesehen. Ja. Ist auch der angebende Rosé auf der Homepage, was nicht der ist, den wir trinken, ist auch der einzige Rosé im Sortiment, was mich etwas traurig stimmt, weil ich denke, für im Sommer will man das eigentlich. Genau, für so einen schönen Cuvée-Rosé, da hat er Potenzial. Und wie gesagt, der andere, der auf der Homepage ist, der besteht nur aus 3 verschiedenen Weinen. Spätburgunder, Portugieser und Dornfelder. Klingt aber auch gut. Ja. Also ich könnte mir den auch wunderbar vorstellen. Mhm. Und wenn die auch wieder diesen Aufwand betreiben, Einzelausbau, ein bisschen im Holz, dann ist auch gerade der Dornfelder, wenn man ihn gut behandelt, kann man da top Weine machen. Ja, definitiv, ja. Also der Dornfelder ist ein bisschen Verruf in Deutschland, aber wenn der Winzer gut ist, macht er aus dem Dornfelder einen Top-Wein. Genau. Muss man nur können. Es gibt Leute, die denen wurde schon das Leben gerettet durch Dornfelder. Ja, ja, also das ist schon toll. Aber wie gesagt, also mir gefällt der außerordentlich gut. Ja. Also das ist wirklich also ein Top-Wein. Und eben auch für die Preise, das ist doch auch unbedingt, also will man doch haben. Genau, für unter 7 Euro, also bitte. Also das ist doch und eine schöne Flasche, kann man gut verschenken. Also es ist in allem, und auf der anderen Flasche, die man da, die nicht BASF-exklusiv ist, haben sie auch noch die Koordinaten des Weinbergs in Bisterheim, was ich auch toll finde. Aber das ist wirklich gut überlegt gemacht, die verstehen ihr Handwerk so rundum. Ne? Also die haben halt offenbar in ihrem Studium auch Marketing und sonst was alles gemacht. Also das ist wirklich klasse. Also Kaufen. Also ich würde den kaufen. Na, unbedingt. Also ich habe jetzt leider schon so viel Wein, aber das ist ein Top-Wein. Mhm. Ich kann mir sogar vorstellen, durch diese ganz, ganz leichte Holznote, die ist wirklich sehr leicht, ist das auch was sogar für den Winter. Also kann man auch, würde ich sagen. Also ich meine, wäre jetzt nicht so Rosé im Winter, aber je nachdem, was man isst, es kommt ja auch das auf das an, was man isst. Mhm. Ich bin ja immer bei so einem Weihnachtsessen, wo man es als möchte gern Sommelier schwer hat, weil die Vorspeisen immer ziemlich zuckerlastig sind. Mhm. Und dann ist immer die Frage, was nimmt man für einen Wein? Und wenn dann aber irgendwas ist, wo man vielleicht doch eher einen Weißwein nimmt, aber dann ist das so zuckerlastig, dann wäre das ein guter Kompromiss. Ja. Ich habe gerade überlegt, wenn du sagst, das Winter, wo ich mir vorstellen kann, ist, auch im Winter zu trinken ist, du warst Skifahren, hast dich jetzt mal schön nochmal oben auf die Hütte gesetzt, in die Sonne rein und dann dieser Rosé dazu. Ja. Ja. Mhm. Und den kannst du auch dann nehmen. Dann, wenn es abends ein bisschen kühler ist und gehst in die Hütte rein, der Kamin brennt, dann kannst du auf jeden Fall auch den letzten Schluck da vor dem Kamin noch genießen. Das ist so ein Übergangswein, vielleicht auch ein Herbstwein. Weil man den irgendwie noch draußen trinken kann und dann passt er trotzdem gibt er trotzdem Wärme durch die Holznote. Mhm. Und dieses leichte Vanille-Touch. Also ist schon toll. Das ist wirklich, also muss man sagen, da sind wir schon fast bei der Krönung der Cuvée-Weine angekommen. Das ist eine Riesenvorlage für den letzten. Ja, ich bin mal gespannt, was der letzte so zu bieten hat. Der letzte geht ja auf preislich etwas höher und ist ja ganz was Außergewöhnliches. Da muss ich mein Glas spülen schon alleine, weil wir jetzt habe ich schon gemacht, Top-Liga aufsteigen. Ja. Ja, woran denkt man, frage ich dich, aber du weißt ja nun schon, woher er herkommt. Wo kommen die deutschen Topweine her? Natürlich von der Mosel. Nein. Wo kommen sie sonst her, wenn sie nicht von der Mosel sind? Aus der Pfalz natürlich. Ja. Und zwar aus. Das muss allmählich ran. Genau. Aus Forst. Forst, genau. Genau. Das Forster Ungeheuer. Forster Ungeheuer, das ist aber hier eine andere Lage. Aber Forst, auf jeden Fall. Mhm. Forst in der Nähe von Deidesheim. Der also Nachbarort. Grenz an Deidesheim ist der Nachbarort. Und wir müssen wissen, oder ihr müsst wissen, in Forst haben schon die Römer angebaut. Warum? Naja, gut, das ist am Hang vom Pfälzerwald unten noch sehr gut sonnenbeschienen. Ja. Das ist vor allen Dingen wichtig. Und die Römer wollten halt gerne das da anbauen, was sie in Italien auch haben. Mhm. Ja? Esskastanien, Oliven, Feigen. Feigen. Und Wein. Mhm. Und das ging im Forst. Eben einmal durch die besondere Lage, durch die Sonneneinstrahlung und auch wegen des Bodens. Denn das ist ja die Bruchkante da vom Pfälzerwald. Da gibt es noch Basalt. Also genau. Das Kalkboden mit Basalt. Genau, das heißt Anreicherung. Und der Basalt speichert die Wärme. Die Wärme. Das ist also ideale Boden, um eben auch schon in der Antike, Spätantike, dort Wein anzubauen. Das hat man gemacht. Mhm. Und jetzt kommt's. Wir haben nämlich hier das Weingut Spindlauch, ein ganz bekanntes aus Forst. Das gibt es schon seit 1620. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also so alt ist das schon. Und das ist natürlich auch in einer Zeit, wo wir die kleine Eiszeit hatten, wo es schwierig war. Ja. Religionskriege, 30-jähriger Krieg. Also das ist, also man muss auch natürlich sagen, zur Tradition des Weinguts, sie haben natürlich damals, also als sie schon entstanden haben, nicht nur ihr Geld hauptsächlich mit Wein verdient, natürlich war das immer Weinanteil ist das Gutes, aber damals natürlich auch mit viel Pferde und Co. und so weiter, was da angebaut, was da viel zurückgehalten wurde, Pferde gezüchtet und natürlich aber auch, wenn man es sich dann leisten konnte, natürlich auch Wein. Ja, und die sind seit 12 Generationen im Familienbesitz. Das ist ja auch schon mal was. Müssen wir auch was mal hinkriegen. Mhm. Markus Spindler ist die 12. Generation. Offenbar jetzt auch schon wieder die junge Generation. Das weiß ich nicht genau, das steht hier nicht. Aber könnte man sich vorstellen. Ab bei 12 Generationen. Und natürlich, das ist Riesling, Anbaugebiet. Da gibt es vor allen Dingen Riesling. Und dennoch haben sie dazu auch noch anderes, nämlich Sauvignon Blanc und Weißburgunder. Mhm. Und das ist natürlich auch eine interessante Kombination, gerade um das Cuvée harmonisch zu bekommen. Denn du hast ja das Problem, der Riesling ist ja ein Wein, der stark säurebetont ist. Genau. Und wenn du natürlich Weißburgunder dazu tust, ist das schön ausgeglichen. Genau. Mhm. Und wenn kriegst du bestimmt durch den Sauvignon Blanc, kriegst du diese interessante tiefe Note mit rein. Da bin ich mal gespannt, ja, wie der so dann geschmacklich sich da ist im Stahltank ausgebaut. Mhm. 2019, auch Long Cap. Ich gieß mal ein. Genau. Standen die alle schon zu lange draußen hier. Es ist schon wieder warm geworden. Das runtergekühlt auf etwa 10 Grad. Und jetzt, nachdem da über eine Stunde hier schon steht, naja. Aber gut, kommt der Geschmack vielleicht noch besser zum Tragen. Farblich ist er natürlich jetzt wirklich sehr hell. Sehr hell. Also ein bisschen mussiert er auch noch. Das ist natürlich ganz neuer Wein von 2019. Ja. Klar, Long Cap. Mach mal zu, wenn du so in der Hand hältst. Wäre schade. Eine lange braune Flasche. Oben mit einem kupferfarbenen Longcap drauf, drei steht drauf, drei Trauben Spindler und auf dem Etikett sind auch so drei handgezeichnete Trauben abgebildet. 2019, drei Trauben. Trauben wegen Riesling, Sauvignon Blanc und Weißburgunder. Richtig. Also in der Folge ist hier drauf geschrieben Weißburgunder, Riesling, Sauvignon Blanc. Gutsabfüllung Heinrich Spindler in der Weinstraße 46 in Forst. Hat 12,5%. Ist sogar ein Bio-Weingut, muss so mal nebenbei. Also, Farbe haben wir schon beschrieben. Sehr hell. Bouquet, süßlich-fruchtig. Oh ja, oh, das ist ja. Also gar nicht Riesling. Nee, Riesling, null. Aber Riesling, also fruchtig, das ist sicherlich der Sauvignon Blanc. Also ich glaube, dass sie den eigentlich nur wegen des Geruchs dran getan haben. Und auch definitiv Riechwein auch. Also absolut Riechwein, das ist eigentlich der erste richtige Riechwein, den wir heute Abend hier haben. Also richtig toll. Und ich schmecke. Oh, man kommt auf jeden Fall, kommt durch. Also man merkt natürlich den Riesling. Aber der Sauvignon Blanc federt direkt. Mhm. Der kommt direkt rein. Hat einen leichten, sehr zitrushaltigen Abgang. Ja, Zitrusfrüchte, auf jeden Fall. Birne. Eher Zitrusfrüchte und Birne. Nicht so sehr grüner Apfel, wie man im Riesling erwartet. Aber das ist eben abgefedert. Ah, oh, so ein toller Wein. Sehr schön. Sehr schöner Wein. Und auch wirklich so zum So trinken. Aber ich würde auch sagen, wie der Sushi. Auf jeden Fall. Also Fisch passt gut dazu. Mhm. Ach, man kann den auch zu anderem Fisch. Denn der hat eben durch den Weißburgunder so ein bisschen diese Cremigkeit, dieses Milde, was man bei Fischgerichten, auch eben bei leichten Fischgerichten gerne hat. Ja. Aber ist auch einer unbedingt für die Terrasse. Oh ja. Absoluter Sommerwein. Also den würde ich zum Beispiel auch nicht als Schorle nehmen. Nee. Aber so kann man den gut trinken. Mal gucken, wie viel Alkohol. 12,5%. Ja. Aber schon, also toll. Also durch diese drei Trauben. Ein bisschen im Abgang merkt man schon ein bisschen Riesling, aber es ist nicht nur eine Form. Ja, also definitiv. Also im Abgang merkt man die Säure, das ist auch gut so, weil damit steht er auch relativ robust da. Er steht robust da. Ja, man kann ihn tatsächlich auch zu asiatischem vielleicht noch trinken. Oder vielleicht ein Tick zu weich dafür ist. Aber Riesling ist schon da und man gerade im Abgang. Und wirklich durch den Sauvignon Blanc als Bouquet. Super. Ist einfach klasse. Also es ist rundum und die Frische, die man beim Einschenken sieht, hat er dann aber auch gar nicht im Geschmack. Nee. Im Geschmack wirkt er eigentlich schon fast wie so ein edler Wein. Genau, sehr reifer. Sehr reif. Reifer Wein, den man vielleicht auch tatsächlich lagern kann. Mhm. Also ich denke auch, das wäre sowas. Also ich meine, ist ja sowieso mit Longcap, dann ist ja kein Problem. Verändert er sich ja dann auch nicht mehr. Aber ich finde wirklich, das ist Aber zum Schluss, durch diese Riesling-Schwänzchen, was sehr, sehr spät kommt, macht es auch so einen frischen, spritzigen Eindruck im Mund dann zum Schluss. Am Anfang merkt man wirklich diese Geschmacksexplosion, diese Frische. Und dann zum Schluss kommt diese extrem frische Note. Also sehr schön. Ja, das ist wirklich ganz, ganz angenehm. Ich kenne das Weingut, ich war ja schon mal da. Das ist also sehr, sehr schön. Es gibt ja wenn du Forst reinfährst, gibt es ja die Straße, die Hauptstraße, die an Forst, an der Winzergenossenschaft untenrum vorbeifährt. Aber man fährt natürlich, wenn man durch Forst durchfährst, die obere, die alte Weinstraße entlang. Die ist bedeutend schöner und das ist auf der linken Seite, wenn du quasi von Deisheim kommst. So ein richtig auch schönes Anwesen mit riesengroßes Gebäude mit Sandstein und da drin ist halt das Weingut, das ist auch wirklich lohnt sich. Also es ist auch wirklich sehr schön. Und ich habe von denen auch lange nichts mehr getrunken. Ich habe gerade mal überlegt, wann ich das letzte Mal bei Spindler war. Ist schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, seit wann sind die Jungen da quasi am Walten und machen? Ja, neuerdings. Also musst du relativ neu, ja? Also kann man nicht sagen. Heute bewirtschaftet mit Markus Spindler die 12. Generation. Das klingt so, als machte er das, seit er das vom Vater übernommen. Mhm. Also würde ich jetzt mal ein bisschen mal nachschauen. Das kann man ja herausfinden. Ich gucke auf der Homepage, ob es irgendwas gibt, wo man es sieht. Hier steht ja, heißt ja noch Weingut Heinrich Spindler. Mhm. Und so heißt ja sogar die Webseite noch. Das heißt, die Webseite ist ja sozusagen noch für den Vater eingerichtet. Ja, guck, wenn du den hier siehst, der ist doch knapp, also ist doch 30. Ja, ich würde auch sagen, ne? Sehr jung. Also die müsstest du also erst kürzlich dann wohl übernommen haben. Ne? Ja, und seine Frau wirkt so ein bisschen dunkelhäutig fast. Ja, also recht modern. Also es ist alles sehr modern und schön hier. Die Seite ist so ein bisschen... jetzt geht's. Muss man zweimal klicken. Ist das optimiert für Edge oder was? Das geht aber. Ja, okay. Ich bin gespannt. 80% der Weinberge sind Riesling. Ah, hier haben sie alte Fotos von 1932. Mhm. Generationen hinweg. Ah, noch nicht nur da, ganz viele alte Fotos. Also das mit der Sonntag-Spindler kommt während des 30-jährigen Krieges nach Forst. Das ist der Urahn. Sonntag-Spindler. Wenn man schon Sonntag heißt, dann Muschelkalk hier. Da sind sie auch abgebildet. Die Muschelkalk eben, Basalt, Buntsandstein. Genau. Da steht es auch nochmal. Muschelkalk, Basalt, Buntsandstein. Die Forster Spitzenweinlagen weisen eine Vielzahl unterschiedlicher Gesteinsarten auf. Mhm. Das ist schon klasse. Das haben sie wirklich schön gemacht hier. Kann man ganz toll, wenn man es so weit hat, dass die Seite dann endlich das tut, was man will. Schön. Ja. Kirschstück, Riesling, Spätlese. Also ist sicherlich ein Weingut, was wir mal besuchen müssen. Ja. Das ist jetzt ganz neu. Also hier ist der alte. Der sieht noch gar nicht so alt aus. Also siehst du, also du warst wahrscheinlich bei dem Vater. Der sieht aus wie gerade in Rente gegangen. Okay. Und der Sohn sieht wirklich noch recht jung aus. Ich gucke halt, ob ich jetzt irgendwo rausfinde, seit wann die Jungen da quasi am Walten und Malten sind. Aber gut, wenn die jetzt erst das Studium, können sie also jetzt mal angucken, die sind 30, das heißt, die haben vielleicht vor... Ja, die vor, haben das gerade übernommen. Ja. Das hat noch bis vor 2 Jahren, würde ich sagen, der Vater gemacht. So schätze ich es auch, ja. So kann man das vom Aussehen nicht schätzen. Gut, die Fotos können ja auch, müssen ja nicht aktuell sein, aber mehr oder weniger, denke ich, sind die ja schon. Ja, da ist nämlich der Vater noch, ich sehe ein bisschen alte Fotos, da ist der Vater noch am Start quasi. Naja. Gut, der wird nach wie vor natürlich noch helfen, ne? Aber guck mal, wann die übernommen haben. Also ist, glaube ich, schon empfehlenswert. Und auch hier wieder die Preise, die aufgerufen werden, sind ja, also für Forst, ne? Ja. Also ist doch völlig, kann man doch gar nichts sagen. Ich guck grad noch das sind Premium-Lagen-Forst, das muss man einfach sagen. Das ist wirklich eine Premium-Lage und kann man, jetzt gucke ich nochmal, wie heißt der hier? Das ist natürlich jetzt wieder, glaube ich, exklusiv. Ist er exklusiv? Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Also ich habe ihn auf der Homepage leider nicht gefunden, also ich denke auch. Keine Spinter, 3 Trauben, da ist es. Ah doch, okay. Das hat er natürlich leider funktioniert diese Suche hier immer nur so mindermäßig, so mehr vorgeschlagen und jetzt ist es wieder weg. Keine Spinter, 3 Trauben. Da ist er. 3,8, ja. Ja, das ist schon wert. Auf jeden Fall, ja, ist auch. Spiegelt auf jeden Fall. 9,50 Euro, das ist doch nichts. Unter 10 Euro. Unter 10 Euro, Wahnsinn. Das kann man doch überhaupt nicht. Jetzt müssen wir das richtige Jahr eingeben. Ach doch, das ist das richtige Jahr. 2019, das ist der. Ganz ganz leicht zu bekommen, auch wieder über den Anbieter, den wir gerade schon genannt haben. Liefern kostenlos ab 80 Euro. Also, das ist doch Wahnsinn. Kriegt man die 80 Euro gar nicht voll. Mhm. Ja, 50 kostet. Also und ich finde, also auch, ja. Also sieht aus, als ob die 2014 das übernommen haben, die Jungschen. Mhm. Ja. Also toll. Toll, toll, toll, toll, toll. Also ich muss davon nochmal nachschütten, bitte. Ja, das brauche ich auch noch. Also ich lese mal gerade hier. Mhm. Eine Kritik von einem Matthias von Vivino. Mhm. Geht allerdings um den Jahrgang 2017, aber gut, ist egal. Aus Rheinland-Pfalz, Forst, zwischen Kaiserslautern und Mannheim. Das ist sehr ungefähr. Bisschen, ja, ja. Vom Familienweingut Heinrich Spindler kommt dieser herrliche, trockene Weißwein-Cuvée. Dieses Weißwein-Cuvée. Ich verstehe nicht, warum die Leute immer dieses Cuvée sagen. Es ist meines Wissens die Cuvée. Mhm. Aber gut, wir gucken noch im Duden nach. Riesling, Weißburgunder, Sauvignon Blanc. Strohgelb, naja. Naja. Ein bisschen heller. Aber kann ja sein, dass der andere damals strohgelb war. Ja. Feinfruchtig, gliedrig, tropische Früchte, weiß ich nicht. Nee. Grüner Apfel, finde ich eigentlich. Ja, grüner Apfel oder Birne, je nachdem. Bisschen, Birne, eher Birne. Ja, Birne würde ich auch sagen. Gelbe Steinfrüchte, ja. Mhm. Pfirsich, ganz eindeutig Pfirsich. Aber unreifer Pfirsich. Also. Pfirsich? Ja. So. Ja, Aprikose steht hier, aber weiß ich auch nicht, eher Pfirsich. Ein Hauch Passionsfrüchte. Naja. Ja. Das, diese Passionsfrüchte macht halt dieser ganze Sauvignon halt so ein bisschen, ne? Ja, ja. Mittlerer Körper mit frischer Säure, das Finale fruchtig und schön lang. Also klar, fruchtig, schön lang. Da kommt eben dann der Riesling durch. Ja. Zu Champignon-Trüffelsuppe wird hier vorgeschlagen. Rindertaler auf Brot. Rindertatar auf Brot. Ja, Rindertatar. Würde ich nicht machen. Nee. Problem ist, du hast, wenn du Rindertatar richtig zubereitest, mit dem rohen Ei, den Zwiebeln, den Gürkchen und den Kapern, sind die Zwiebeln beißen sich quasi mit dem Riesling zum Schluss. Ja, ja. Das wird zu lang im Mund, es wird zu scharf im Mund. Und auch Champignon-Trüffelsuppe, na Champignon-Suppe, aber Trüffel, also ich finde zu Trüffel, also ich bin nun leider auch nicht so reich, dass ich ständig Trüffel essen würde, aber ich habe zum Beispiel mal Trüffelöl im Haus, weil ich es einfach ganz toll finde, Nudeln nur mit gutem Käse, ja, paar Tropfen Trüffelöl drüber, etwas Salz, etwas Knoblauch und frischer Pfeffer. Und frischer Pfeffer. Mehr braucht man nicht. So großartig. Ja, ich liebe das. Du hast nichts zu machen. Das ist, ne, das hast du immer im Haus. Ja. Also Trüffelöl habe ich immer da. Und dazu würde es vielleicht gerade noch passen. Mhm. Aber wenn ich wirklich Trüffel habe, finde ich, dann braucht man einen schwereren Wein. Ja. Weil der doch sehr geschmacksintensiv ist. Genau, weil es halt sehr, sehr dominant im Geschmack ist. Ich würde, da brauchst du, glaube ich, etwas, vielleicht ein bisschen mit Holznote oder mit stärkerer Holznote im weißen Bereich. Das passt auch gut zum Trüffel, die Holznote. Da würde ich fast schon den Rosé nehmen. Mhm. Ja, den könnte man vielleicht nehmen. Mhm. So Trüffel. Aber hier Trüffel, also höchstens zu meinen Trüffelspaghetti. Aber ich meine, das römische Spaghetti-Rezept ist ja nur Salz und Pfeffer. Ja. Aber ich bin halt ein Käse-Fan, ich würde also auf jeden Fall noch Käse drüber tun. Ja. Dann kann man auch weniger Salz, weil der Käse ja an sich schon gesalzen ist. Und dazu würde es schon passen. Mhm. Also das kann man schon sehr schön im Sommer machen. Finde ich auch. Also lässt sich auf jeden Fall gut aushalten. Ja. Nee, ist wirklich toll. Also auch immer, also wenn man so den ersten Schluck nimmt, kommt da so eine leichte Geschmacksexplosion. Mhm. Also jetzt wirklich sehr gelungen vom Cuvée her. Also das muss man wirklich mal sagen. Und 3,8 finde ich auch gut. Also ich hätte den 4 bewertet sogar. Bei 5 bin ich immer ein bisschen zurückhaltend. Aber das muss man sich mal vorstellen. Einen solchen Wein aus Forst, Top-Lage, Top-Winzer, Top-Cuvée für 9,50 Euro. Ja. Da muss, also. Jetzt bedenke, wir haben den ersten Österreicher getrunken. Der war bedeutend teurer. Ja. Also jetzt mal im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das stimmt. ist das. Der war aber auch nicht schlecht. Er war nicht schlecht. Ja gut, 11,50 Euro, was halt bedeutend teurer. Genau, also 2 Euro teurer. 20%. 20%, stimmt. Ja, und hier haben wir nochmal das Top-Weingut und wirklich, also das ist wirklich ein Kunstwerk. Aber muss ich wirklich sagen, ich bin wirklich begeistert. Aber da komme ich aus der Begeisterung gar, aus dem Scherben gar nicht raus. Mhm. Ich hier bestellen, Affekt bestellt. Weil sonst, ich habe meine Wohnung vollstehen mit Wein. Ich kann nur noch im Affekt bestellen. Ja, aber ist okay. Man muss auch im Affekt trinken. Das ist ja, okay. Aber das kannst du mal sagen. Ja. Also zum Thema Trinkwiderstand, ja. Der hat überhaupt keinen. Nee, der ist quasi, der geht durch. Den will man gleich ausdrücken. Und selbst du, der du dich zurückhalten wolltest, ja, wegen des Autos, hast du dir nochmal nachgenommen. Ja, ja, das ist also wirklich. Also das ist schon, sehe ich schon, den wirst du mitnehmen wollen. Der ist also aber schon. Stell den, nimm der den ist mit. Wirklich hervorragend. Also muss ich wirklich sagen. Ja, komm, vor allem. Ist in mein Haus. Das ist anders. Das gar ist nicht denkbar. Also der ist wirklich schön. Und bei Vivino habe ich es in 2 Klicks bestellt. Ich will ja jetzt nicht Werbung machen, das ist so blöd. Es ist aber einfach so toll, da ist, kannst du mit Apple Pay bezahlen. Mhm. Du klickst und der macht dir sofort den, er hat die ganzen, du brauchst keine Adressen mehr eingeben, nix. Klar, ja. Einmal klicken, dann klicken, mit Apple Pay bezahlen und die ganze Sache ist abgeschlossen. Ja. Das ist ja auch das Großartige an Apple Pay oder was auch immer. Nehmt doch, es muss ja nicht Apple Pay sein, aber dass man einfach mal nicht immer da seine Kontaktdaten eingeben muss, ist ja auch ein Datenschutzproblem. Hier 2-mal klicken, zack, kommt das Zeug. Ja, das ist echt super. Also das ist mal gut durchdacht. Deshalb, dann ist nicht nur der Trinkwiderstand gering, sondern auch der Klickwiderstand. Der Klickwiderstand, ja. Da ist wirklich direkt. Ja. Und das Schöne ist ja, weißt du, auch wenn man jetzt nicht irgendwie aus der Region kommt oder sonst irgendwas. Ich habe ja das schöne Privileg, dass ich ja am Wochenende. Ja, wieder, weißt du aber, wo du hinfährst. Ich weiß auf jeden Fall am Donnerstag, wo ich hinfahre. Und man merkt dann wirklich doch, dass wir da wirklich in der Region oder andersrum. Wir haben in Deutschland so tolle Weinregionen, wo du so Spitzenweine kriegen kannst für wirklich für einen. Alle gut. Für so einen günstigen. Also wirklich, eigentlich sind die deutschen Weine im Vergleich international noch zu billig. Wenn man sich anguckt, dieser Wein unter 10 Euro, das ist wie ein großer, das ist wie ein internationaler großer. Ja. Den stellst du nebendran. Auf jeden Fall mithalten. In der Blindverkostung würde jeder sagen. Blindverkostung würde jeder sagen, das war der Gewinner. In der Blindverkostung würde jeder sagen, das ist die gleiche Liga. Ja, auf jeden Fall. Also dann ein 40 Euro. Denk mal an unseren, den wir das letzte Mal hatten, dieser Bordeaux, ja, der ja nicht billig ist. Ja. No? Aber da will ich doch lieber den nehmen. Ja. Ja. No? Und der Bordeaux war auch ein Cuvée. Sauvignon Blanc war da auch dabei. Und noch andere. Ja, aber. Ach, das war dieser, der Sauternes war. Ja, Sauternes, genau. Steht noch hier irgendwo? Nee. Muss da stehen. Doch. Doch, da steht hier, ne? Der steht da. Steht hinter dir. Ja, genau. Ja. Der hier war das, gell? Ja. Und der war ja, also vom letzten Mal, der Clos de Lunès. Clos de Lune. Clos de Lune, genau. Okay, wie auch immer. Das ist ein internationaler Topwein. Topwein, der ist, glaube ich, auch unter 20 Euro war der nicht, gell? War der nicht, nee. Nee. Und da ist, wie gesagt, fand ich jetzt im Vergleich, nö. Nö. Im also, Vergleich wird der, wenn wir den jetzt trinken, wenn der ist jetzt auch zu warm. Pass auf, der ist nicht gar nicht so warm. Na dann gut. Den probieren wir mal im Vergleich, pass auf. Im Vergleich mal. Im Vergleich, okay, danke. Ich fand letztes Mal schon schlimm. Ah, schon der Geruch. Ja gut, es ist Holzausbau. Das natürlich, ist natürlich, na klar. Da riecht man natürlich. Da riecht man natürlich diese Vanillenoten schon. Gut, aber. Der ist sehr alkoholisch, riecht er. Der hat auch 13%. Ja, der ist nicht schlecht. Ja, aber der ist. Heller Wein. Ja, aber der ist. Man merkt zum Schluss das Holz, aber dann kommt keine Frucht mehr. Ist komplett, das ist dann weg. Das ist nur Holz. Ne? Da ist noch der Holzgeschmack zum Schluss und dann ist er weg. Am Anfang ist er auch nach wie vor. Da fehlt der Riesling, weil das ist auch ein Cuvée. Ja. Müsste man noch ein bisschen Riesling dran tun. Mhm. Also wie gesagt, das ist schon auch ein toller Wein. Natürlich, aber jetzt so von der harmonisch, vom Gesamtkomplex in deinem Mund her, ist der zu kurz quasi, gell? Vom Geschmack her. Der ist zu kurz, genau. Er wirkt, glaube ich, ein bisschen alkoholischer als der, obwohl sie wahrscheinlich beide. Ein 0,5% Unterschied, das glaube ich, wird es nicht schmecken. Das kann man nicht schmecken. Aber er wirkt alkoholischer. Ja, weil er eben nicht so rund ist. wie gesagt, es fehlt der Riesling. Ja, es ist ein Top-Wein, das steht außer Frage. Aber jetzt würdest du jetzt die 150% mehr ausgeben? Nee. Also wenn ich den haben kann, brauche ich den nicht mehr. Genau. Ja. Also das ist schon, in Deutschland steht man wirklich da. Und ich hatte bei der letzten Fall, so das Ding ist ein bisschen komisch, ich hatte da die Gelegenheit, weil wir einen Mitfahrer haben, der aus Weinheim kommt. Mhm. Dem habe ich vorher eingebläut, er müsste mir Wein mitbringen von der Bergstraße. Weil das letzte Weingegend ist, die ich noch nicht kenne. Mhm. Dann habe ich gelernt beim Trinken des Weins, dass es mit der Bergstraße noch viel komplizierter ist. Mhm. Denn er hatte mir Wein von der Badischen Bergstraße mitgebracht. Und Anfang der 70er Jahre hat man das Weinbaugebiet nochmal aufgeteilt in Badische und Hessische Bergstraße. Ah, okay. Was in den Übersichten immer bei den 13 Weingaben immer nur den Tisch fällt. Das sind aber tatsächlich nochmal unterschiedliche Weinbaugebiete. Mhm. Ist ja klar. Gibt ja dann auch entsprechend andere Traditionen und auch Regulierungen. Deshalb fehlt mir die bergische, die hessische Bergstraße, nicht Weinstraße, die hessische Bergstraße fehlt mir jetzt immer noch. Mhm. Aber Bergstraße hatte ich schon, die badische dann in diesem Fall. Und das war auch sehr interessant, auch ein sehr guter Wein. Also wir haben einfach in Deutschland Zugriff auf Top-Weine. Mhm. Und dann haben wir halt gute Winzer. Und ich denke, gerade der letzte Generationenwechsel. Ja, das tat dem Ganzen nochmal sehr, sehr gut. Denn ich habe ja gesagt, sicherlich verdanken wir den jetzt Alten viel, weil die von den sozusagen aus von den Massenweinen umgestiegen sind auf die besonderen, die reinen Weine und so. Aber dann haben sie nicht mehr experimentiert. Ja. Die haben halt als junge Leute das gewagt. Deshalb brauchst du dann auch immer wieder junge Winzer, die was wagen. Ja. Und jetzt ist das wieder so. Wir haben die neue Generation, der um die 30-Jährigen. Mhm. Also es findet ja da gerade jetzt dieser massive Generationenwechsel statt. Und die wagen wieder was. Genau, und vor allem die kommen ja aus dem internationalen Parkett, gell? Die haben sich ja auf der Welt quasi durch alles durchgetrunken und verglichen, was es gibt. Auch die Möglichkeit gehabt zu studieren. Genau. Das konnte die letzte Generation eben nicht so gut, aber Wirtschaftswunder, da musste das Geld reinkommen. Mhm. Da gab es auch noch nicht diese vielen Studiengänge, Fachhochschulstudiengänge und so. Da hat man nicht studiert, da war das die Ausnahme, dass man dann irgendwie einen Doktor Wassermann oder sonst was hatte. Ja, aber Doktor für was ganz anderes war. Und das hat sich eben geändert. Und jetzt haben wir halt das Ergebnis der Leute, die studiert haben und die da eben auch entsprechende Dinge können, die dann mit Erasmus rumgeschickt wurden überall hin und dann eben auch die Sachen kennengelernt haben und jetzt auch international angreifen wollen. Genau. Und man sieht ja auch die Ergebnisse daraus, gell? Die Leute erstmal in Südafrika waren, wenn es in Argentinien waren und was weiß ich, jetzt in Europa jetzt, ist jetzt keine große Reise, aber jetzt wirklich in den anderen internationalen. Naja, aber das ist schon, ich glaube, in Europa kannst du über Weinbau sehr, sehr viel lernen. Ja. Und sicherlich auch in Südafrika, ganz klar. Aber in Afrika ist deshalb günstig, weil die natürlich auf der Südhalbkugel sind. Das heißt, die müssen nicht gerade in Deutschland helfen, sondern in Südafrika Erfahrungen sammeln. Genau. Das geht halt praktischer, als wenn man dann ins Nachbarland reist. Aber das machen die ja auch. Und haben sie auch gemacht. Und ich denke, da kann man auch viel lernen. Mhm. Also ich denke, in Frankreich kannst du auf jeden Fall ganz viel lernen über Marketing. Ja. Kannst auch ganz viel lernen über Cuvée-Hersteller. Ja. Kannst inzwischen in Frankreich auch ganz viel lernen über Technisierung, weil Frankreich schon seit 20, 30 Jahren hochtechnisiert ist mit Computern und so. Und in Deutschland gilt das ja immer noch als Neuland. Ja. Auch da kannst du viel lernen, auch in Italien im Übrigen und selbst in Spanien. Da sind alle weiter als wir, was die Technisierung angeht. Und du kannst auch was lernen über Bio und Öko und so, weil das natürlich auch in den anderen Ländern, das ist überall, kommt jetzt überall, aber dem begegnet man in anderen Ländern auch nochmal anders. Da kann man also auch nochmal was lernen. Und das kommt natürlich alles zusammen. Mhm. Ja. Aber ich denke, Frankreich besonders, also nicht nur das Technische, sondern auch Marketing. Das konnten die halt schon immer. Konnten die halt schon immer und da kann man jetzt einiges draus machen. Und das sieht man ja auch. Wenn du die Etikette ankaufst, wir hatten noch gar nicht so viel zu den drei Trauben gesagt, aber im Grunde ist das ja auch ein modernes Etikett. Sehr. Also weil die Schlichtheit, genau, und so. Also es ist wirklich unten, der Schriftzug ist quasi ein sehr moderner Schriftzug und dann dieses delikate, handgezeichneten, also der Eindruck eingezeichneten drei Trauben, die mit so einer Bleistiftzeichnung gemacht sind, das macht natürlich schon diese Moderne und Tradition, das verbindet es schon sehr optimal auf dem Etikett. Das ist also auch von der Idee her, es ist wirklich toll. Es ist wirklich toll. Und jetzt würde ich vorschlagen, du machst sie nochmal auf, das wäre ein winziger Schluck. Ein kleiner Stock. Und nimmst das zum Anlass mal oben auf den Deckel zu gucken. Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Das ist, wenn du zu und aufschraubst, kann ja auch ganz schwindlig werden. Genau. Das ist auch toll. Die Idee ist einfach gut. Wenn das hat auch hier. Spindler, ja, die Spindel. Genau. Dementsprechend oben drauf. Das ist schon sehr schön gemacht. Mhm. Und also, so ein Longcap-Verschluss bietet natürlich auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ja? Na gut, der Korken auch. Da hat er auch Sachen drauf. Aber hier auf Wagek, wenn du das anschaust, ist oben dieser Drache drauf. Ja. Das ist schon auch gut überlegt. Die haben also wirklich drüber nachgedacht, was wir machen. Das sind alles keine Zufallsprodukte mehr, sondern sie haben wirklich sich Gedanken gemacht. Und das merkt man unter jedem Aspekt. Beim Anschauen der Flasche, beim Aufschrauben, beim Einschenken, beim Bouquet, beim Trinken, das ist einfach mal wirklich gut. Der Rosé, die drei Trauben sind, man merkt es auch, sind auch in der Ausgestaltung einfach moderne Weine. Ja. Dagegen hier der Franzose, das ist halt ein Traditionswein, den schmeckt man auch. Das ist auch Traditionswein, gut. Weiß im Bordeaux. Ja, gut, okay, aber der schmeckt. Ist immer was Besonderes. Ja, natürlich. Auch schon länger, aber dass sie sich überhaupt wagen, auf so einem großen Weingut, wo man viel Geld macht mit Rotwein, dann plötzlich Weißwein anzubauen. Das muss man ihnen auch für zugute halten. Das muss man ihnen zugute halten. Und auch da, die Gestaltung des Etiketts, das ist auch marketingtechnisch gut. Ja, definitiv. Ja, aber hier, diese deutschen Weine, ja, am Ende, also durch den Riesling, das ist ja sowieso so. Der Riesling ist ja eine interessante Rebsorte, aber mir ist sie halt am Ende doch oft zu sauer. Und das Abpuffern hier, mit weißem Burgunder, der mir alleine auch nicht schmeckt, weil ich den immer zu blass finde. Ja. Aber in der Kombination und dann noch, wie du sagst, die Tiefe durch den Sauvignon Blanc, der dann auch dazu führt, dass er wirklich ein eindrucksvolles Bouquet hat, das ist einfach ganz toll. Ja. Also da muss man wirklich, also da kommen wir wie in der Werbesendung. Genau, muss man den Spindler-Jungs da schon wirklich zugutehalten, dass sie da einfach ein tolles Produkt erstellt haben. Das muss man sagen. Ja, also das ist wirklich gut. Nee, und auch das Etikett mit diesen nur so zart angedeuteten Trauben mit Schatten. Also das ist schon, das ist wirklich minimalistisch und sehr zeitgemäß. Das ist ein Etikett, das kannst du nochmal 10 Jahre stehen lassen. Das kannst du 10 Jahre stehen lassen. Wenn du das in 10 Jahren, wenn du den Wein in 10 Jahren vornimmst, ist er mit Longcap wahrscheinlich auch haltbar. Ja. Ich würde sowieso sagen, dass der jetzt noch 2 Jahre mindestens gut trinkbar ist. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar auch erst im nächsten Jahr auf seinem Höhepunkt. Ich meine, das ist ja jetzt 2019, ne? Aber wenn du den in 10 Jahren nimmst, schmeckt der immer noch, würde ich sagen. Und das Etikett sieht aus wie neu. Ja. Also kann man nichts sagen. Also ist wirklich, also bin ganz begeistert. Ja, also zum Glück ist ein Longcap drauf, denn wenn der sich jetzt weiterentwickelt, wenn da ein Korken drauf wäre, würde er sich ja weiterentwickeln. Das heißt, die Säure ginge mit der Zeit verloren. Genau, das ist halt die Riesling-Säure geht weg. Und es trägt ihn ja. Das trägt ihn. Das wäre dann ein Problem. Aber dann mit dem Longcap ist kein Problem. Longcaps ist kein Problem, weil das ich glaube auch, wenn du den probieren würdest ohne Riesling, wäre relativ schnell fad im Geschmack. Ja, das ist klar. Ja. Also Sauvignon Blanc plus Weißburgunder, das ist, ist nix. Ja. Und wie gesagt, Riesling alleine ist mir zu oft zu krass. Mhm. Weißburgunder alleine ist mir oft zu flach. Mhm. Und Sauvignon Blanc alleine, der hat dann, der schmeckt dann auch so Bonbon-artig. Ja, genau. Das ist also Sauvignon Blanc. Also im Zweifel, also du bist dann in irgendeiner Pizzeria und kannst dann auswählen, Sauvignon Blanc oder Chardonnay. Du nimmst ein Bier. Nimmst ein Bier, genau. Das ist die richtige Entscheidung. Ja. Denn diese reinrassigen und dann auch noch aus Italien, das ist oft nichts. Mhm. Also Sauvignon Blanc alleine und Chardonnay, also gerade diese italienischen Chardonnays, also deutsche Chardonnay, da ist ja einer meiner Lieblingsweine dabei. Mhm. Das muss man eben auch können. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass die Italiener schlechten Wein machen, aber Chardonnay gehört nicht zu den zu den Vorzeigeweinen. Superpower, zur Superpower der Italiener. Also muss man echt sagen. Auch Grauburgunder, Pinot Grigio. Ja, das ist halt so ein Abwasch. Auch, also bei den Italienern gibt's auch gute Weißweine in Mittel- und Süditalien, Granaccia oder so, das sind dann diese Rebsorten, da kann man was draus machen. In Italien. Oder Frascati. Frascati, ja. Also das Frascati-Wein, die sind oft dann auch noch sehr spritzig. Ja, hatten wir doch schon mal einen auch, hier, oder? Ja, ja, das ist sehr erfrischend. Das kann man, den kann man gut trinken. Mhm. Also die Italiener können Wein, das steht völlig außer Frage. Nur das, was in den Pizzerien angeboten wird, die Pizzerien nehmen doch Bier zentriert sind. So ein Pizzaiolo trinkt halt Bier. Und deshalb ist das nicht, also diese Pinot Grigi oder eben auch die Chardonnays aus Italien, das ist nix. Sauvignon Blanc ist auch nix aus Italien. Und da ist eben hier so eine tolle Mischung. Mhm. Das muss man erstmal machen. Ist schon toll, dass wir so Möglichkeiten in Deutschland haben und diese Weingüter. Ja. Nein, ich würde mal ganz deutlich sagen, wir hatten keinen schlechten Wein dabei. Aber wir haben es dramaturgisch hinbekommen. Ja, von Österreich über die Fall. Nach hin und her geschrieben, ja. Und so, die richtige Steigerung drin zu haben. Obwohl ich dagegen war, dann muss ich auch sagen, den Rosé in der Mitte zu nehmen. Das für mich hat es nicht gepasst. Aber rückblickend würde ich sagen. Dagegen? Aber ich habe halt gesagt, Spindler Forst, das ist der Höhepunkt. Und den können wir nicht. Wobei ich da noch nicht wusste, dass es 9,50 Euro kostet. Mm. Ich hatte gedacht, also der liegt mehr so bei 20 Euro. Mm. Ja, ja. Ich glaube auch von wegen Forst, so, weil es da eigentlich nichts Billiges gibt. Wir haben euch aber verlinkt die Seite vom Winzerverein. Ja. Und da könnt ihr auch sehen, wie die Unterschiede sind. Also nicht jeder Winzer ist unehrlich. Also viele bieten dann eben auch, wir sehen es ja hier, bieten eben auch Qualität zu günstigen Preisen an. Also das muss man auch sehen. Und wir hatten es glaube ich schon mal gehabt, man darf über die Winzergenossenschaften in der Pfalz kann man nur ja, diesmal ist ja der Winzerverein, ist ja nicht die Winzergenossenschaft. Genau, okay, ja, das ist ja sozusagen der Gegenentwurf. Genau, der Gegenentwurf. Weil im Winzerverein organisieren sich ja die selbstständigen Winzer. Ja, klar. Die eben gerade nicht in der Winzergenossenschaft sind. Ich weiß gar nicht, ob es in Forst eine Winzergenossenschaft gibt, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob es da mit Forster Winzer genossen. Müssten wir das mal das Internet befragen. Könnte natürlich auch sein, dass die mit den Deidesheimer zusammenhängen. Da gibt es ja eine. Also, wie gesagt, ich habe einfach mal diesmal den Winzerverein beigefügt, weil ich irgendwie bei Forst jetzt nicht unbedingt an eine Winzergenossenschaft gedacht habe, die es vielleicht gibt. Und hab gedacht, verlinke ich mal, dann ist eben die Möglichkeit da, für alle eben auch zu sehen, was ihnen passt. Und gerade auf der... Der Winzerverein, ich muss mich korrigieren, Entschuldigung, der Winzerverein ist eine Genossenschaft. Steht hier im ersten Satz, unsere Winzergenossenschaft mit über 100 Mitgliedern darf sich zu den... Oh ja, ist tatsächlich eine Genossenschaft, heißt nur Winzerverein, dann passt es nicht, was ich erzählt habe. Denn oft sind die Vereine eben die von Einzelwinzern, die eben nicht genossenschaftlich organisiert sind, also anderswo. Aber hier ist das tatsächlich die Winzergenossenschaft. Aber wenn ihr guckt, ne, unsere beliebtesten Weine, das geht eben tatsächlich bei 4 Euro los. Das ist, ne, das ist wirklich für, ich meine, wir reden hier von Forst, ne, von der Pfälzerlage schlechthin. Also ich glaube, das ist in der Pfalz kaum berühmtere Lagen gibt. Also gerade das sogenannte Forster Ungeheuer. Auch Kirchstück, die haben natürlich auch Kirchstück hier bei Spindler. Das sind eben wirklich die Top-Lagen in Forst. In der Südpfalz gibt es auch tolle Lagen. Auch in der Nordpfalz gibt es gute Lagen. Ja, Neuleininger Feuermännchen und so, wissen wir alle. Aber die sind alle nicht so, haben nicht so viel Prestige wie Forst. Ja, Musenhang, Südengarten, Pechstein. Alles. Bischofsgarten, das ist ja, das, wie gesagt, das sind die. Der Pechstein heißt Pechstein wegen des Basalts, weil der schwarz ist und den hat man dann Pechstein genannt. Also das sind wirklich, das ist wirklich top. Hier auch Forster Ungeheuer. Forster Ungeheuer Riesling, trocken, gibt es hier beim Winzerverein für 7,17 Euro die Flasche. Das ist doch, da traut man sich ja schon gar nicht. Aber das ist zu billig jetzt. Also das ist wirklich ein, also es sind in Forst Ausnahmeweine, die normalerweise im zweistelligen Bereich kosten, genau, die man hier für günstig bekommt. Deshalb habe ich es ja auch verlinkt. Und wie gesagt, hier der Spindler ist auch toll. Also ja, das ist einfach. Ja, aber wo wir bei Forst sind, wollte ich dich noch was fragen. Ja, frag mich. Kennst du einen berühmten Sohn aus Forst? Musst du jetzt auch die Wikipedia fragen. Kennst du Paul Tremmel? Paul Tremmel. Sagt mir jetzt erstmal nichts. Wer ist Paul Tremmel? Ja, wer ist Paul Tremmel? Muss ich jetzt das Internet befragen? Nee, ich sage es dir. Ja. Du hast mir schon mal ein Buch von ihm geschenkt. Er heißt also mit Künstlernamen anders? Nein, er heißt so. Paul Tremmel? Also Paul Tremmel ist der berühmteste lebende Pfälzer Mundartdichter. Ah, okay, dann weiß ich wer. Und der Pfälzer Mundartdichter hat nicht nur ein Pfälzisch, ein kleines Lernbuch für alle. Ja, genau. Auf Pfälzisch. Auf Pfälzisch, ja. Lerne. Und er hat auch ein pfälzisches Wörterbuch, ein Pfälzer Wörterbuch. Stimmt. Also ein witziges Wörterbuch. Ja, also okay. Jetzt nicht ein wissenschaftliches Wörterbuch, das gibt's auch. Es ist als ein pfälzisches Wörterbuch, das hast du mir mal geschenkt. Ja. Und dann hat er so Titel, dumm gebore, nix dazugelernt. Ja. Dumm geloffe. Was? Die Dappschädel der Weltgeschichte. Ja. 1000 Worte pfälzisch. Auf Pfälzisch Pfälzisch lernen, das hatten wir schon. Die Weihnachtsgeschichte Pfälzisch. Wiese noch im Evangelist Lukas vor fast 2000 Jahren tatsächlich passiert ist. Gut. Feierabend. Ja, und viele andere. Über the Late. Der Rentnerstress. Das ist nicht mehr der Jüngste offenbar. Also wie gesagt, es dem Wein zu ehren. Naja, siehst du. Er hat einiges gedichtet. Er sieht ganz, das ist ein Foto in der Wikipedia, und der sieht tatsächlich aus wie ein missmutiger Hein Schenk. Also das Pfälzische kommt schon durch. Naja, wie auch immer, wie gesagt, ich kenne nur dieses eine Buch, was du mir geschenkt hast. Ich kenne nur das Cover und ich wusste gar nicht, was es von ihm ist. Also, dass er der... Ah, und er hat... als Sachverständiger vor Gericht gewirkt, in einem Beleidigungsprozess, da hat jemand einen anderen als Dappschädel tituliert. Ja. Und da ging es um die Frage, ob man da diese Titulierung in der Pfalz als Beleidigung zu werten habe. Das leider Fakt. Steht das ist ein nicht, Fakt. Was er dazu geschrieben hat. Gibt es nicht das Gerichtsurteil vielleicht irgendwo in einem, als Artikel verlinkt? Ja, es gibt einen Artikel, gucken wir mal nach. Also es verlinkt alles jetzt auch in den Shownotes. Also die Wikipedia-Seite, ist das alles drauf. Ja, der Angeklagte wurde freigesprochen, weil der Dialektpoet der Meinung war, der Begriff sei sehr positiv. Ja. Also Dappschädel gilt nicht als Beleidigung. Na, aber wieder was gelernt. Ja. Ja. Na, und da dachte ich, weil du mir das geschenkt hast, dass du da... Nee, ich wusste nicht. Also ich kenne halt, wie gesagt, nur die Titel, also die Bücher, wie sie aussehen. Aber ich wusste jetzt nicht, wer der Autor ist. Also Paul Tremmel, jetzt weißt du. Aus Forst. Aus Forst. Deshalb, also, der Weg nach Forst... Immer lohnt. Wie immer lohnt, selbst wenn man etwas weiter wohnt. Genau. Also weißt, was du am Wochenende zu tun hast, wenn du in der Pfalz bist. Ja. Hin zu Spindler und drei Traben kaufen. Drei Traben, ja. Und ich hole es mir hier bei meinem... Ich kann ja auch Logistikdienstleistungen anbieten, ist ja nicht das Problem. Ja, dann bringen wir... Ein Sechser auf jeden Fall mit, oder? Sechser mit, ja. Ja, drunter. Sechser ist die Mindestein. Genau. Sozusagen ein Karton. Die kleinste Abnahmemenge in der Pfalz. Kleinste Abnahmemenge, genau. Und wie ich festgestellt habe, also ich würde mich jetzt nicht als Alkoholiker oder viel Trinker bezeichnen. Ich trinke auch nicht jeden Tag, Alkohol. Das, nur, dass dann nicht der falsche Verdacht aufkommt. Mhm. Ich kann auch länger ohne. Zum Beispiel in Corona-Zeiten, zwischen März, April, habe ich praktisch keinen Alkohol getrunken, weil ich dachte, ich werde ja immer dicker, wenn ich nur zu Hause sitze. Also in den Hardcore-Corona-Zeiten. Aber mal so zwischendurch oder wenn Besuch da ist. Ja. Und dann sind auch schnell, bei mir treffen sich dann auch immer größere Gruppen. Mhm. Ja, und wenn du mit 5 Leuten da sitzt. Die Leute vergessen. Dann sind schon mal so 6 bis 8, also so ein Karton ist weg. Ja, du musst. Also wenn 5 Leute da sind, ist der Karton weg. Du musst aber denken, eine Flasche Wein sind 3 Gläser. Naja. Ja. Das ist nichts. Mhm. Also das ist auch der Trick im Restaurant. Das ist, glaube ich, den Leuten immer nie bewusst. Wenn sich jeder ein Glas Wein bestellt, dann lohnt sich eigentlich beim Nachbestellen, hätte sich dann quasi schon die Flasche gelohnt. Ja. Naja, vor allen Dingen, naja, man muss mal gucken. Oft ist der offene Wein auch günstiger. Ja, aber. Das wird ja auf den Flaschen immer, also wenn wir jetzt diese Flasche für 9,50 Euro hätten. Die wird im Restaurant 35 Euro kosten. Ja, genau. Musst du einfach. Ja. Ich meine, die hat jetzt auch noch eine Longcap. Das ist nicht ganz so schlimm. Bei Kork musste man damit rechnen, dass die Flasche korkt. Ja. Und dann ist sie weg. Ja. Ja, deshalb muss man dann auch noch ein bisschen mehr draufschlagen. Aber unter 35 Euro wird die 9,50 Euro ja. Flasche nicht zu haben sein. Ja, definitiv. Ja, in der Gastronomie. Und ja. Und dann sagt man sich natürlich, okay, lege ich jetzt 35 Euro an oder zahlt jeder 6 Euro fürs Glas? Mhm. Ja, und dann bleibt man noch bei den 6 Euro. Und naja. Ja. Gut, aber muss man bedenken, natürlich kriegst du dann nicht den schönen, also natürlich, den Hauswein eher. Ja. Naja, na, im Grunde weißt du nicht, was in dem Glas ist. Ja. Selbst wenn sie dir was aufschwatzen. Also ich habe ein neues italienisches Restaurant entdeckt, vorgestern. Mhm. Also top-notch, leider auch nicht so ganz billig. Ja, aber der Wein, und da ist mit Sicherheit, na, da hast du halt die Wahl zwischen irgendwie Chianti und Rosso di Sicilia. Da habe ich gedacht, gut, Rosso di Sicilia, kann man nichts falsch machen. Mhm. Ja, und dann hast du den Rosso di Sicilia aus der Karaffe. Mhm. Hast du keine Ahnung, was der eigentlich kostet, was das ist. Na? Also das kann wirklich billiger Wein sein, der vielleicht gar nicht aus Sizilien kommt. Mhm. Also gut, bei diesem Lokal würde ich schon sagen, dass der aus Sizilien kommt. Aber der ist irgendwie hergeschafft worden und wahrscheinlich dem Betreiber des Restaurants auch schon überteuert verkauft worden. Möglicherweise gibt es da irgendwelche komischen Zwischenhändler. Mhm. Und dann ist er da auf der Karte und taugt nichts. Mhm. Und die Karaffe kostet dann entsprechend. Mhm. Also der halbe Liter, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, der hat auch 30 Euro gekostet. Okay. Mhm. Aber das war jetzt nicht billig. Mhm. Ja, 30 Euro vielleicht nicht, aber 26 Euro bestimmt. Mhm. Ja. Und du hast keine Flasche. Also da finde ich das eigentlich besser, wenn man eine Flasche hat. Ja. Ja. Du denkst, eine Karaffe, halbe Liter sind auch, das sind 2,5 Gläser. Naja, das ist nichts. Das ist nichts. Naja, wir wollten aber auch nicht so viel trinken da. Das ist ja immer dann wieder das, also ich bin ja kein Autofahrer, aber andere schon. Und wir haben dann noch was vor, danach, wenn man sich früher am Abend trifft. War so eine spontane Aktion. Ich war hier gerade im Podcast-Studio. Und dann rief der mich an, ein Messenger-Dienst, wo man kaum was sprechen konnte. Das war ja ganz furchtbar. Und dann haben wir das spontan ausgemacht. Er kannte das Lokal. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, also es hat sich gelohnt, weil das Essen wirklich sehr, sehr gut war. Also, ich meine, das ist teuer, aber also man kann, also es war jetzt kein Restaurant, wo du Pizza bekommst. Ja, okay. Das war ein Restaurant. Natürlich hatten die Nudeln als Vorspeise. Aber die hatten sehr, sehr viele Hauptspeisen und eins interessanter als das andere. Okay. Und richtig gut. Also ich hab da dann Kalbsmedaillons mit Steinpilzen gegessen, mit frischen Steinpilzen, war richtig gut auch. Und dazu gab es noch Gemüse, die auch lecker. weil das Gemüse sehr knackig gekocht war, was ich immer gut finde. Normalerweise ist es ja zu sehr ausgekocht, ja, ja, das Gemüse tot, ja, da immer in der, im Topf. Ja, ja. Das war da nicht der Fall. Und dann habe ich noch einen Pistazien-Tiramisu zum Nachtisch gegessen. Mm-hmm. Also auch sehr, sehr lecker. Und mein Mitesser hat Pistazien-Parfait gegessen. Mm-hmm. Auch sehr lecker, ich durfte probieren. Mm-hmm. Aber da hätte ich mich fast nicht entscheiden können, was besser war. Mm-hmm. Also Tiramisu war schon gut, muss man sagen. Wenig Alkohol im Tiramisu, das ist die einzige Kritik. Mm-hmm. Na gut, okay. Ja, ich finde, das müsste mehr getränkt sein. Mm-hmm. Also ein Löffelbiskuit muss eigentlich in Amaretto schwimmen, aber ja, dafür gab es aufs Haus hinterher noch ein Amaretto. Ach, sehr schön, sehr schön. Da hat sich das ausgeglichen. Aber wirklich gut, gut gegessen. Aber eben dieses Geschiebe mit den Karaffen und man weiß immer nicht, ich habe ja auch einen sehr guten Griechen hier an der Hand, der auch so ein bisschen mehr in die Spitzengastronomie will. Und da gibt es Weihnachtsflaschen und da suche ich mir auch immer was Besonderes aus. Mhm. Also ein Spitzenwein aus Kreta oder auch vom Peloponnes oder so. Und ja, auch in der Flasche. Aber auch da schwankt die Qualität. Mhm. Das ist auch sehr erstaunlich. Also ich meine, ich habe dann auch denselben Wein vom Peloponnes, aber unterschiedliche Jahrgänge genommen. Ja. Und da schwankt die Qualität. Und zwar sehr stark. Okay. Also wir haben jetzt, glaube ich, der letzte war 2018, der davor war 2017 und da fand ich den 2017 na, deutlich besser. Mhm, okay. Ja? Also das sind auch so Sachen. Und da hat man auch in Deutschland eigentlich, natürlich ist es ja hier abhängig, ist ein Naturprodukt, das klar, ist jedes Jahr anders, aber ich würde jetzt sagen, wenn wir die drei Trauben 2017 nehmen, sind die auch gut. Ja. Und 2018 war sowieso ein Top-Jahr. Ja, ja. Also du kriegst einfach in Deutschland Qualität für wenig Geld. Ja, für einen guten Preis. Preis-Leistung passt auf jeden Fall. Weil eben man international eben immer noch nicht so richtig in Deutschland angekommen ist. Leider, ja, das ist. Also die Weinführer, zum Beispiel der Johnson und so, die sagen ja inzwischen schon, dass deutsche Weine super sind. Mhm. Also die haben es schon begriffen. Aber vor 5 oder 10 Jahren war es noch nicht so. Nee, da haben sie noch gelästert. Genau, ja. Über Deutschland. Ich kann mich gut erinnern. Im letzten, ich habe den ja früher regelmäßig gekauft, jetzt wegen des Internets mache ich das nicht mehr. Und da stand immer drin, am Anfang des Artikels über Deutschland, wir hatten also so einen Länderartikel, also im großen Johnson, nicht in dem kleinen. Ja. Den habe ich auch zu Hause. Und dann wird gleich am Anfang abgelästert über die Frauenmilch und so. Und dann gesagt, jetzt hat sich das so ein bisschen geändert. Aber das haftet immer noch an am deutschen Wein. Wenn du die Artikel über französischen, italienischen und spanischen Wein liest, dann immer nur, sogar portugiesischer, immer nur in den höchsten Tönen. Mhm. Da kommt überhaupt nichts Negatives. Mhm. Und ich finde, gerade bei französischen Weinen, also sicherlich sind die Franzosen immer noch in der Top-Liga, aber durch die maschinelle Ernte, die ja gerade in Bordeaux gemacht wird, da wird eben alles abgerissen von der Pflanze und das kommt da alles mit rein. Das ist eben nicht mehr so richtig top-notch. Ja, ist nicht mehr so. Die Preise aufrufen. Die sind top-notch, ja. Die wirklich also ganz oben sind. Mhm. Und hier hast du eben doch in der Regel Handarbeit. Ja. Es geht ja in der Pfalz gar nicht anders. Bei den kleinen Teilstückchen und so. Das sind kleine Teilstückchen, das ist gebirgig. Da kann man nicht Maschinen einsetzen. Kannst natürlich schon, viele fahren schon natürlich mit Vollernter durch, aber war nicht in diesem Stil wie halt die Franzosen, die haben quasi fahren die Fäden. Aber du hast andere, die wirklich hingehen und mit der Schere da Sachen abschneiden. Ja, ja. Natürlich dann mit Erntehelfern. Wir haben hier gerade einen Brief bekommen, auch ein Weingut, wo wir schon gekauft haben. Sehr guten Muscatella haben die. Mhm. Das Weingut Karl Schäfer. Ja. Und die schreiben ja hier von den Problemen, die sie hatten. No? Also mit dass sie keine Erntehelfer bekommen haben und kommen. Kann das ja, das ist wirklich sehr interessant. Jetzt mal unabhängig, was das ist. Herzlichen Dank und so, klar. Lockdown in der Gastronomie haben sie halt nichts verkaufen können. Das ist nun auch einer, der auf die Gastronomie spezialisiert ist. Wir haben ja einen Fritz Kohl, wo ich viel kaufe, in Sausenheim, der hat gesagt, naja, wir hatten eigentlich keine Probleme, wir verkaufen nicht an die Gastronomie. Ja, privat, genau. Wir verkaufen an privat. Mhm. Die Privatkunden haben alle zu Hause gesessen, anstatt im Restaurant jeden Tag, haben jeden Tag eine Flasche Wein aufgemacht, haben uns angerufen, erzählte er. Also haben sie angerufen, mhm. hätten sie angerufen und hätten dann gleich Wein bestellt. Was, und der eine, erzählte er dann, habe gesagt, Notfall, uns ist der Wein, das kennen wir gar nicht, der Wein geht uns aus, jetzt bitte schickt was. Aber hier Schäfer auf die Gastronomie eingestellt, tja, großer Umsatzeinbruch. Und dann schreibt er, die Natur nahm indessen keine Rücksicht auf die Pandemie, den Ausfall von ausländischen Arbeitskräften und auf die fehlenden Einnahmequellen. Mhm. Die Vegetation explodierte geradezu nach einem sehr regenreichen Winter und einem warmen und trockenen Frühjahr. Mit Hilfe unseres Freundeskreises aus Studenten, Schülern und gastronomischen Berufen konnten wir die sich überstürzenden Aufgaben ohne die rumänischen Helfer im Weinberg bewältigen. Unseren langjährigen Vertriebsmitarbeiter Thomas Sebastian brauchten wir nicht in Kurzarbeit zu schicken, weil er sich bereit erklärte, halbtags im Wingert auszuhelfen. So konnten wir im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben die Kurzarbeit bisher vermeiden. Mhm. Ich meine, das zeigt so ein bisschen die Probleme, die die haben. Die haben halt Marketing-Experten und Verkäufer, gerade für die Gastronomie, die da nichts machen können. Ja, ja. Und der hat dann im Wingert geholfen, andere müssen dann in Kurzarbeit. Das ist natürlich schon schwierig. Und sie haben sich auf die Krise natürlich eingestellt. Ich lese mal weiter. Die Krise haben wir genutzt, um unseren Lagenweinen mehr Zeit zum Reifen zu geben. Sie liegen noch bis zur Füllung Ende Juli auf der Vollhefe. Der Brief ist also schon ein paar Tage alt. Was sich später unter anderem in ihrer Lagerfähigkeit auswirken wird. Ja. Also, ich glaube, dass trotz Corona dieser Jahrgang gut werden wird. Ich glaube es auch, ja. Also biologisch gibt das da Wetter war gut, es ist immer noch Sommer im August. Diese späten Sonnentage sind für den Wein natürlich total klasse. Und sie können jetzt ernten, die haben jetzt schon fast schon die Spätlesen. Ne? Ja, also ja, können im September, jetzt Anfang September schon Spätlesen ernten. Also das ist schon unglaublich. Also das wird wirklich, glaube ich, 2020 wird auch wieder ein toller Jahrgang. Und die Trockenheit der letzten Jahre hat sich so ein bisschen gelegt, nicht viel, das ist ja dauerhaft ein Problem, aber das wird wirklich ein toller Wein. Gut, das Problem mit den Erntehelfern, aber das siehst du ja eben. Und man kann ja über die Erntehelfer sagen, was man will, aber da sind halt Leute, die wirklich die Arbeit tun, ne? Die gucken, wie sieht's aus und knipsen das Gute ab. Klar, Und das ist schon nochmal eine andere Nummer, als wenn du mit dem Vollernter da durchgehst. Ja, ja. Und von daher sind die deutschen Weine, also wie gesagt, das ist halt, viele vergessen halt, ja, das, was ja bei Bier jetzt gerade kommt, dieses ganze handwerkliche Crafted, ist beim deutschen Wein schon immer so. Da gibt es halt die wenigsten Vollindustrie-Weingüter. Es gibt natürlich ein paar, aber nicht die Masse ist halt wirklich, da geht jemand durch den Weinberg und entrappt dann die Weinreben. Ja, und, weiß ich, schneidet ab, faule raus und so weiter. Das ist genau, und deshalb ist Handarbeit auch so wichtig. Und ich würde auch nichts kommen lassen auf die rumänischen Erntehelfer. Ich meine, das ist ja auch schön, dass es diese Möglichkeit gibt für die und für uns. Natürlich müssen die Bedingungen stimmen. Klar. Wenn natürlich da zusammengefärbt in irgendwelchen Containern wohnen, das soll natürlich nicht sein. Aber ich glaube, dass das auf den Weinbergen so nicht, also ich glaube, also ich weiß es nicht. Vielleicht irre ich mich und das geht da schlimmer zu als beim bei der Massentierhaltung, aber ich kann es mir eigentlich nicht gut vorstellen. Weil du brauchst ja Leute, die halt dann handwerklich da arbeiten, ne? Das ist ja nicht Akkord oder sonst irgendwas, sondern die müssen halt dann da durchgehen und halt auch was können. Ne? Ja klar, natürlich. Aber ich denke, das können natürlich auch Menschen aus Rumänien. Ja, klar. Meine Rumänien ist am Ende ja auch mittlerweile ein Land. Ja. Und auch mit einer langen Tradition, auch mit einer Tradition, die letztlich auch auf die Römer zurückgeht. Also die wissen schon, wo es lang geht, würde ich sagen. Deshalb hätte ich da keine Hemmungen zu sagen, dass sie sich da wahrscheinlich auskennen. Ja. Und wie gesagt, das Ergebnis spricht für sich. Also so richtig schlechte Pfälzerweine, die gab es sicher mal. Aber in letzter Zeit sind die mir nicht so richtig begegnet. Ich glaube auch, die Branche hat sich da extrem gewandelt. Gell? Ja. Musste sie auch. Ja. Ne? Der Druck war ja auch groß. Und jetzt siehst du halt an den so ein Traditionsweingut, was da auch wirklich dann entstehen kann. Gell? Mhm. Ja. Ja, und dann mit dem Generationswechsel, dass die Neues probieren wollen und so, das macht es natürlich nochmal richtig gut. Ja. Ja. Deshalb haben wir wirklich gerade, sind wir in einer sehr guten Situation, was den Wein angeht. Es kann sich alles nochmal verschlimmern, mit, wie gesagt, der Klimakatastrophe. Aber im Moment ist Wein das Richtige und sollte man sich wirklich hinlegen. Und es ist alles gut lagerfähig. Also wenn ihr zu Hause irgendwo einen Raum habt mit konstanter Temperatur, kann es konstant warm sein. Also nicht heiß natürlich. Genau. Aber die konstante Temperaturschwankungen sind halt schlimm für den Wein. Genau, und am besten halt auch irgendwie dunkel oder so. Ne? Ja, dunkel und konstante Temperatur. Also es kann auch irgendwie Abstellraum sein oder sonst was. Dann füllt den mit Wein. Also es gibt nichts Besseres und das ist ein bleibender Wert. Und wenn alles hart auf hart kommt, ich meine Gold, wenn es hart auf hart kommt, ist schlecht. Mhm. Ne? Wenn du dann Lebensmittel einkaufen willst und hast nur einen Goldbarren, kriegst du nichts dafür. Oder du musst gleich den ganzen Goldbarren abgeben. Und tauschen mit einer guten Flasche Wein, ich glaube, das macht jeder. Ja. Dann hat man auch, also für die Prepper unter den Hörern, das Weinlager ist vorteilhaft. Genau. Und zur Not kann man es trinken. Richtig, ja? Richtig. Also, ja. Und dann, wenn es nicht leer wird, kann man Freunde einladen, die helfen dann einem beim. Die bringen dann alle ein Ei mit und sonst was und dann hat man den Vorratsschrank wieder aufgefüllt. Genau. Und auch das nötige Wasser, was da vielleicht auch nicht mehr jeder haben wird. Also Leute, stellt euch Wein in den Abstellraum, wir werden es noch vermissen. Genau. Ja, wie geht's bei uns weiter? Wir treffen uns ja wieder in 14 Tagen circa, ja? Genau. Und dann geht's um Getränke. Müssen wir vorher noch was essen, denn es geht um sehr stark alkoholische Getränke. Ja. Deshalb schon mal Warnung. Ja. Mit hart Alkohol, es geht also um Alkohol ab oder um 40%. Wir werden eine weitere Folge zum Thema Wodka aufnehmen. Ja, genau. Leider ist unser Gast durch einen Bienenstich im Gesichtsbereich ausgefallen. Ein Wespenstich. Ein Wespenstich, genau. Wir wollten das schon machen im August und das ging leider nicht wegen des Ausfalls. Aber er wird sich wohl berappeln bis im September. Also im Moment sieht es so aus, als sei der Stich nicht tödlich, sodass wir davon ausgehen, dass wir im September sozusagen in alter Frische. Genau. Mit ihm sitzen. Kannst du noch was zum Gast sagen, wer das ist? Ja, er ist Wodka-Experte. Er betreibt selbst einen relativ großen, bekannten Wodka-Shop. Ist auch von den Familienwurzeln auch in den besagten Wodka-Ländern geimpft worden. Mhm. Kennt sich halt professionell mit dem Spirituosa-Wodka gut aus und ich denke, da werden wir auch einiges von ihm noch erzählt bekommen und lernen und wir werden auch das eine oder andere verkosten. Wir hatten uns überlegt, insgesamt werden es wohl 6 verschiedene Flaschen sein. Darum, das wird für uns eine anstrengende Geschichte, das heißt gut essen, was essen und wirklich dann nur in kleinen Schlücken zu kosten. Geringen Mengen. Mhm. Genau. Ja, ich bin auch sehr gespannt, denn bisher bin ich von Wodka noch nicht so richtig überzeugt. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht. Ja. Und man muss auch sagen, Hackbeat hat es noch nicht versucht. Da war ich zum Pizzaessen bei ihm. Mhm. Und dann gab es zum Schluss noch Wodka. Ich hatte zum Glück eine sehr gute Grundlage. Mhm. Und habe ein bisschen zu viel Pizza gegessen. Weißt du, was hast du gemacht? 5 Pizzen für 3 Personen oder so. Ja. Ja, das ist so eine artgerechte Haltung. Genau. Im Hause Hackbeat. Aber immerhin, also wir hatten dann eine gute Grundlage und der Wodka hat das auch in sich. Also ich habe es dann ein bisschen zeitverzögert noch gemerkt, als ich dann im Bett lag, dann wirkte er dann allmählich. Also ich hatte nicht wirklich Kopfschmerzen am nächsten Tag, aber ein bisschen Knockout war schon da. Ja. Also deshalb Vorsicht, also ich werde auch vorsichtig, ich werde dann auch sehr vorsichtig sein. Ich kann es wirklich auch nur empfehlen bei starkem Alkohol. Ja. Und dann weitere Planung? Ja, die haben wir doch bestimmt. Wir werden noch mal wieder was Essbares machen müssen, ne? Ja, wir haben immer noch sehr viele Limos da. Auch noch das, ja. Da müssen wir auch noch was machen. Ja. Die werden auch nicht besser werden. Nee, da müssen wir auch mal wieder ran. Und wie gesagt, Michael bietet mich auch schon wieder, es gibt wieder neue Sachen bei ihm im Lager. Ich soll mal wieder vorbeikommen. Aber wenn ich da wieder vorbeikomme, dann weiß er, wie es ist. Dann haben wir wieder Material für die nächsten 8 Wochen. Genau, genau. Ja, da sind wir ja schon wieder mitten in der kalten Jahreszeit. Da kann man auch noch mal ein paar andere genau. Thematik. Dinge machen. Da können wir auch noch mal irgendwie was im Bereich Süßigkeiten ja. machen. Das ist ja auch immer schön. Und dann ist es wenigstens nicht so alkoholisch, denn wir haben ja Hörer, die sind nicht so für Alkohol. Sind dann immer ein bisschen zurückgesetzt. Genau, ja. Aber wie gesagt, auch wie gesagt, der Limonadensektor und da ja der Limo-Podcast, 2 Flaschen trinken Limo, ja zum Beispiel nichts von Zucker frei hält. Wollen wir das mal berappen? Sollten wir das mal machen. Ja, definitiv. Also das fände ich auch sehr interessant, das Thema. Also ich habe zum Beispiel jetzt festgestellt, dass meine, das ist jetzt nicht zuckerfrei, weil ich da hinterher noch weißen Portwein ranschütte. Ich trinke ja gern diesen Porto-Tonic oder Port-Tonic, also Portwein mit Tonic. Und es schmeckt einfach besser mit zuckerreduzierten Tonic, weil durch den Portwein schon so viel Zucker da reinkommt. Und wenn man dann schon so zuckersüßes Tonicwasser hat, also ganz schlimm ist dieses normale Schweppes und noch schlimmer ist, sind diese Hausmarken von den Ladenketten. Ja, ja, die sind super süß. Die sind so süß. Und dann noch der süße Tonic rein. Also, ach, das ist. Und ein süßer Port, meinst du? So, süßer Portwein rein in den süßen Tonic. Das ist fast nicht trinkbar. Mhm. Und da ist halt schön, wenn man dann so ein 3-Tonic hat. Da hat man dann passt es. Dann geht es wirklich super auf. Und dann hat man eine harmonische Balance. Das Bittere und das Süße, das ist schon schön. Mhm. Aber es ist halt, wenn zu viel süß ist, geht's nicht mehr. Ja, das stimmt, ja. Also das ist, ja, muss man halt schauen. Ja, Portwein habe ich jetzt auch wieder bestellt. Könnte auch mal da nochmal eine Folge machen. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch wieder bestellt, Winter. Ja. Ja, da habe ich ja jetzt auch noch ganz spezielle Dinge kennengelernt. Mhm. Ja, einmal auch über unsere Pfalz-Tour. Den Portwein von Marco Schneider, ein Jahrgangsportwein aus Portugal, der wirklich klasse ist, also wirklich klasse, auch wenn er teuer ist. Und dann gibt es ja diese Porto Alegre Portweine bei, wie heißt das, vom Fass. Ja, vom Fass, genau. Die auch toll sind für ganz niedrige Preise. Mhm, also da gibt's, dann habe ich noch einen oder anderen Late Bottled Vintage Burmeister, der wird allerdings aufgebraucht sein, wenn der Podcast stattfindet. Der liegt jetzt schon in den letzten Zügen. Und das werde ich, da werde ich nicht irgendwie, also es lohnt auch jetzt nicht, das ist ganz bisschen, da können wir uns gar nicht mehr teilen, was noch in der Flasche ist. Das sind auch alles tolle Sachen, könnte man wirklich mal angehen. Ja. Also more to come. Ja, more to come, auf jeden Fall. Ja. Gut. Wir sind am Ende. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Tschüss.